Mittwochabend, 20 Uhr. Schon wieder sind die Weltraumaffen da. Das ist unser Recht als Gefüllte. Das ist gefühlt richtig so. Rechtens. Gefühlt rechtens. Ja, willkommen zum Weltraumaffen-Sonderstream am Welttag der Herzen. Wir haben ein Oh, Herz für euch noch. und darum geht es heute um rechte Gefühle, weil die haben auch vielleicht Gefühle, ne? Und vielleicht auch ein Herz, wer weiß. Ja, Aber nur ja. strategisch als Desinfo oder wahrscheinlich. Genau. Wir sprechen über dieses wunderbare Buch von Simon Strick hier, Rechte Gefühle, Affekte und Strategien des digitalen Faschismus. Ich habe mir das durchgelesen, unter schweren Schmerzen teilweise. Und werde jetzt so ein paar Passagen daraus vortragen und wir werden darüber sprechen, was wir davon halten. Der Herr Strick, seines Zeichens, ist Soziologe und Genderwissenschaftler. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und er hat eine neue Form des Faschismus entdeckt. Die Weltraumaffen sind nach seiner Definition eindeutig Teil dieses Faschismus. Und auch ihr da draußen, die uns zuhören, ihr seid leider auch Teil des sogenannten reflexiven Faschismus. Und wir werden jetzt mal gucken, warum. Ja. Es reicht nicht, einen neuen Faschismus festzustellen, der sich im Netz ausbreitet. Wir müssen ihn und die Parameter seiner Ausbreitung auch neu begreifen. Seine Traumwelten und Männerfantasien sind im digitalen Zeitalter realer geworden. Das bedeutet, sie sind teilbarer geworden. Die neuen FaschistInnen wollen keinen verschwiegenen Platz im Untergrund. Sie spielen im Licht, im Zentrum, auf der digitalen Bühne. Sie brauchen zur Agitation und Wunschverwirklichung keine Führerfiguren. Die autoritären Charaktere von heute organisieren sich selbstständig als dezentrales Netzwerk. Sie werden Online-InfluencerInnen mit Markenmanagement oder alternative MedienmacherInnen und blitzen im Netz als geschulte Massenmörder auf. Massenmörder. Nicht Massenmörderinnen, hallo? Die sind wohl noch nicht auf dem neuesten Stand der Lektorik Nee, angekommen. aber das hat letztens habe ich das auch als verteidigt gesehen, dass man, also dass man das halt nicht, weil Massenmörder halt und solche Leute halt zur Mehrzahl Männer sind, muss man das nicht Also gendern. Mehrzahl. Es geht immer darum, wer die Mehrzahl einer Gruppe darstellt, nach der es benannt ist. Ach Interessant, ne? so. Ärzte, Rechtsanwälte, Chemiker, ne? Aber People of Chemistry, würde ich sagen. sie leisten selten treue Schwüre im Fackelschein, sondern schicken Memes, schreiben Blogs und senden auf YouTube. Sie wollen kein ewiges Gestern, sondern das Jetzt und das Morgen. Rechte Gefühlswelten beanspruchen mehr Gegenwart für mehr Menschen. Wie kann der neue Faschismus begriffen, wie bekämpft werden? Indem falsche Reflexe entlernt und andere Fragen gestellt werden. Mensch, Mensch, Mensch, da ruft direkt der Verlag an. Ja, ich glaube auch. Und will dir einen Hörbuchvertrag anbieten. ja, indem falsche Reflexe entlernt und andere Fragen gestellt werden. Und diese falschen Reflexe, die der Herr Strick hier meint, sind Dinge wie: Oh, da kommen viele Einwanderer ins Land. Das könnte für mich Nachteile bedeuten. Und zack, bist du Faschist. Ich sehe überall Mädchenförderung. Jungen fallen vielleicht hinten runter. Und zack, bist du Faschist, reflexiver Faschist. Was tun, wenn der Faschismus nicht als totalitäre Struktur von oben durchgreift, sondern per Crowdfunding, Sharing Economy und Web 2.0 von unten gebildet wird? Wenn er sich also als Befreiungsbewegung fühlen kann? Was tun, wenn dieser Faschismus über die Medien seinen Weg ins Weiße Haus, in die Parlamente und Startups findet und sich dort benimmt, wie eine Internetkultur das eben tut? Was tun, wenn der Faschismus auf den Frequenzen der Machtkritik und des weltverbessernden Aktivismus sendet? Was tun, wenn der Faschismus nicht allein auf der Welle von Hass und Ausgrenzung reitet, sondern optimistisch, zukunftsorientiert und inklusiv auftritt? Sag mal, Simon, wen beschreibst du da gerade? Der Faschismus? Frau El Hassan wahrscheinlich, ne? Von der Republika, den Vortrag von ihr. Oder Antje Schrupp, ne? Oder so, ne? Oder Anne Wiczorek. Die reitet ja auch nicht auf einer Welle von Hass und Ausgrenzung, sondern die sieht optimistisch und zukunftsorientiert in die inklusive Zukunft. Aber er sagt natürlich auch, was, wenn er den Emanzipationsbewegungen zugehört hat, ihre Strategien anwendet, um sie zum Gegner zu machen. Ach was, das ist es, ihre Strategien. Was soll das überhaupt bedeuten, Simon? Ja, naja, im Endeffekt wahrscheinlich dieses auf der Empathie der Leute spielen wie auf einem Musikinstrument. Also das, was sie ja den ganzen Tag machen. Die Menschen leiden, gibt uns Macht. Und dann ist es halt so, ja, die Menschen leiden an Zuwanderung, keine Ahnung wie, gibt uns Macht. Was tun, wenn der Faschismus als Antifaschismus und oder Verteidigung der Demokratie auftritt? Also, tja, in die Parlamente wählen, würde ich sagen, und gegen Kritik immunisieren. Und ein Faschismus, der die Verteidigung der Demokratie, ich verliere gerade den Faden, ganz ehrlich. Wie jetzt, die Demokratie wird auch am Faschismus verteidigt, oder was? Was ist die Aussage hier? Das ist der demokratieverteidigende Faschismus. Genau, deswegen müssen wir jetzt Krieg gegen den Faschismus führen. Und was? Wenn wir so eine Kritik gegen die Krieg gegen die Demokratie führen, wahrscheinlich. Genau. Also was tun, wenn der Faschismus, das Antifaschismus und oder Verteidigung der Demokratie auftritt? Und was, wenn die sogenannten demokratischen Organe das eine vom anderen nicht richtig unterscheiden können oder wollen? Ja, ich lese Gott, wenn die was wollen. Die haben einen eigenen Willen, das kann nicht sein. Ich lese, das ist doch ein Verschwörungsmythos, oder? Ja, ich lese da links gleich gut, vollkommen egal, ob demokratisch oder nicht oder wie auch immer, aber links gleich gut, gleich nicht Faschismus, gleich gut, gleich machen und alles andere böse. Also da muss ich schon mal ein bisschen durchatmen jetzt, weil das war schon ziemlich viel Unsinn auf einmal. Also was heißt Unsinn, aber es ist... Ich verstehe nicht, wie man auf dem anderen Auge so blind sein kann und nicht verstehen kann, dass die Sätze, die man da schreibt, eins zu eins auf die linke Identitätspolitik anwendbar sind. Die nicht einmal kritisiert wird, natürlich, in diesem Buch. Darum geht es ja nicht, würde der Herr Strick jetzt sagen. Aber sie wird nicht nur nicht kritisiert, sondern es wird sogar gefragt, ja, warum? Warum gehen diese Nerds nicht hin im Internet und setzen sich für intersektionale Gerechtigkeit ein? Warum stellen die sich nicht hinter LGBTQ und Transmenschen? Und all das hat Gamergate zum Beispiel ja getan. Homosexuelle, Transmenschen, Leute aus Minderheiten waren überall ganz vorne dabei bei Gamergate. Aber da kommen wir später auch noch zu, dass das halt alles internalisierter Selbsthass ist. Also die gleichen Argumente, die wir auch schon 2014 gehört haben, nur stehen sie jetzt halt in einem Buch von einem Wissenschaftler und im Endeffekt ist das hier das Buch, vor dem die Weltraumaffen immer gewarnt haben. Weil hier hat jemand mit einem akademischen Grad ein zukünftiges Standardwerk wahrscheinlich geschrieben für die Gender Studies, wo dann alle Gender Studies Leute diesen Unsinn lernen. Dieses, wir stecken alles in einen Topf, jeder Widerstand gegen progressives Gedankengut ist automatisch Faschismus, was überhaupt, also da platzt mir der Kopf. Weil dann ja, sind die Diversität der Gedanken ist eben nicht erwünscht. Ne? Die Diversität der Gedanken, die zerstört sogar die Diversität der Leute. Das ist ja reflexiver Faschismus. Was du da ehrlicher meinst. Wäre es, wenn auf diesem Buch dieses Meme-Cover drauf wäre, Everybody I don't like is Hitler. Wirklich. Weil das ist es ja. Also egal, woher deine Ablehnung kommt, du bist ein Faschist und bedienst diese faschistischen Gedankenwelten, die nach Herrn Strick halt immer offener für die Mitte werden, die ja eigentlich sowieso auch faschistisch ist. Und dadurch, dass das halt die Rechte so viel offener und so viel sozusagen bürgernäher und weniger in der Schmuddelecke und so. Martin Sellner ist dafür übrigens sein Kronzeuge so, für den tollen, erfolgreichen Nazi-Hipster. Genau, Rechte sind in keiner Schmuddelecke zu finden. Mm, genau. Nicht mal in der Braun. Mm-mm. Und, aber das ist halt auch nicht differenziert. Er rührt halt mit Sellner auch alle anderen rein. Ja, es gibt ein langes Kapitel über die Männerrechtsbewegung. Das ist ja so ein Zufall, dass ein Genderwissenschaftler die Männerrechtsbewegung damit reinrühren will unbedingt. So ein unglaublicher Zufall. Heute gelten 4chan und zahllose andere anonyme Chatboards als Nachfolger des Hinterzimmerfaschismus, wo im Dunkeln Verbotenes gesagt und geplant wird und daher jede Ermittlung verdeckt stattfinden muss. Ich fühle mich wie in einem Mafia-Film. Ey. Ist cool, spannend. Unglaublich. Ich meine, er sagt glücklicherweise selber irgendwann, dass man Sellner alle Kanäle gesperrt hat und dass er jetzt nur noch auf wirklich abseitigen Portalen zu finden ist. Sonst hätte ich noch mehr gelacht. Aber halt den Sellner so hinzustellen, wie, also so als erfolgreich, als wirklich erfolgreich hinzustellen, halte ich dann doch. Also, und auch welche Gefahr geht von dem wirklich aus? Es wird diese Menschen immer geben, egal wie viele Bücher Simon Strick schreibt. Der Sellner ist der Einzige, der es geschafft hat, sich in der rechten Szene A zu positionieren und B sich einen Namen zu machen. Ja, dass halt Leute wirklich wissen. Der ist so der Name, der damit identifiziert werden kann, weil der halt am Anfang eine gute Social-Media-Kampagne gefahren hat. Sonst nix. Ne? Gewaltsamer Extremismus, Revisionismus und Popkultur fließen zusammen in rechten Memes und Infografiken, in YouTube-Videos. Sie werden Medienhandlung und Konsumangebot. Das zwingt zum Umdenken und auch zu neuer Theoriebildung über das, was Faschismus heute ist und was er tut. Ja, und das werden sie halt auch so hinstellen, dass das natürlich alles total unreflektiert hingenommen wird, aber das hatten wir ja schon mal, wir hatten ja schon mal in das Buch reingeschaut und das ging ja schon los, dass sie da, dass er ja quasi sagt, es gibt irgendwelche YouTuber und die sind rechts und dann hat er aber die Beispiele, die er dann hat, sind halt irgendwelche Leute, die viele Follower haben, aber die ich da halt nicht dazu zählen würde und diese ganzen anderen Kanäle, die da irgendwann mal aufgestiegen und wieder gefallen sind oder so, die sind dann das Beispiel dafür für Rechte, aber das Beispiel für Erfolgreiche sind halt wieder andere. Ne? Und so. Der Chat bittet uns gerade, den Herrn S. nicht mehr so oft mit vollem Namen zu nennen, weil uns der Algorithmus beobachtet. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Sollten wir denn Martin S. nennen, oder was? Der Herr S. reicht ja eigentlich. Wir können ihn einfach Martin Strick nennen. Oder der aus Oh Österreich. Gott, wenn ich zu oft Strick sage, denken die vielleicht, ich will zu Gewalt aufrufen. Ach so. Scheiße. Und dann können wir nicht auch Herr Kellner. S. nennen. Martin Kellner. Nein. Der das, Kellner. Ja, der Kellner. Der Kellner. Der Herr Kellner. Also ich finde das auch interessant. Also die neue Theoriebildung über das, was Faschismus heute ist und was er tut. Als könnte man das irgendwie jede Woche neu definieren, was Faschismus ist. Aber es ist ja der reflexive Faschismus. Jetzt, wir haben ein neues Wörtchen da vorgestellt, deswegen können wir den jetzt definieren, wie wir wollen. Cooler Trick, Simon. Muss ich dir lassen. Das Verständnis muss über die didaktische Rhetorik der Wie-Bücher hinausgehen. Zweifellos sind die Fragen nach dem Wie und Wer wichtige Fragen und die Auflistung zentraler AkteurInnen der neuen Rechten ist essentiell. Es ist wieder eine Zeit, wo wir alle kennen müssen, wie Brecht im Fatzer schrieb. Großartig auch, wenn man hier so durch die Fußnoten geht in dem Buch. Also da hat man dann Stegemann, Musial, da hat man Ebner, Quent und das alles in einer Fußnote. Ja, wer uns länger zuhört, kennt die Namen. Wer nicht, das sind alles Leute, die ja, im Endeffekt auf dem gleichen Spektrum zu verorten sind, wie der Autor dieses Buches. ich habe mich schwer getan, außer irgendwelchen Zitaten von wirklich üblen Leuten, hier was zu finden, was nicht aus dem eigenen Kreis zitiert ist. Also meiner Meinung nach hat der Herr Strick hier schon mal eigentlich auch die Grundsätze der Wissenschaftlichkeit. Ich habe nicht studiert, aber für mich war eigentlich auch immer bei der Wissenschaft so das Ding, dass man halt Quellen nicht cherrypickt. Und was hier in dem Buch passiert, ist reines Cherrypicking. Da ist nichts dabei, was das Narrativ des Buchs in irgendeiner Form in Frage stellt. Geht natürlich auch nicht, weil es gegen den bösen Faschismus geht. Wie kann man denn da die Leute zu Wort kommen lassen, die das vielleicht nicht so sehen? Ja, eben, er hat auch schon, und ich sehe da halt auch Absicht dahinter, ne? Also entweder das oder unendliche Faulheit, dass man halt dieses ganze Narrativ halt einfach wholesale von woanders übernimmt, von den unzähligen Artikeln, die das vorher schon so hingestellt haben, weil für mich klingt das halt auch schon seit Jahren immer alles gleich. Also mit dem, was du von mir vorhin schon im Vorgespräch gesagt hattest, irgendwie so ein Zitat, ich weiß jetzt nicht mehr, was das war, aber das erinnerte mich ganz stark, ich hatte mir jetzt vorgestern nochmal irgendwie unseren Stream für die Bundestagswahl 2017 nochmal wieder angehört. Und da hatten wir auch so ein Artikel dabei, ne, vor 4 Jahren, irgend so ein Gamergate-Artikel aus Deutschland. Und das war noch mit Mondaffe dabei irgendwie. Und oder war es noch früher, war es dieser Trump-Wahl-Stream? Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall. Das war halt genauso platt und genauso bescheuert, ne? Also so ist das reingekommen und es hat sich nie wieder geändert, es hat sich niemand die Mühe gemacht, da mal irgendwie mal sich zu fragen, warum das überhaupt so anschlussfähig ist oder so, oder warum überhaupt Leute das unterstützt haben oder so, oder das heute noch verteidigen, oder warum du da einen Blog hast oder keine Ahnung wie, ne? Das wird sich ja immer nie gefragt. Das wird einfach nur behauptet, das wäre ja alles irgendwie so eine meisterhafte Rekrutierungsmasche irgendwie gewesen, für irgendwen sich bei 4chan rumzutreiben oder so, obwohl das da überhaupt gar nicht stattgefunden hat, diese Diskussion, sondern im Keim erstickt wurde und da auch nicht auf dem Pollboard stattgefunden hat, sondern eher auf dem Videospielboard. Aber das wissen die Leute ja alle nicht und das interessiert die auch nicht und ja, es sind halt immer dieselben Geschichten. Aaron Gioni, bla bla bla, böser Ex-Freund. Und dann kamen die ganzen Nazis und haben die Normalos halt gesagt, hier, die sind böse. Und dann haben die alle gesagt, hier, heil, und sind losgezogen und waren dann rechts. So, das sind die ganzen Artikel. Und ja, YouTuber. Dieser Faschismus ist kein Phänomen, das fern und extrem ist und sich in einigen Köpfen lokalisieren lässt. Er ist vielleicht nicht mal ein Phänomen, aus zwei Gründen. Erstens, dieser Faschismus ist amorpher und gestaltwandlerischer, als es die Wie-Bücher nahelegen, die von einer klar isolierbaren Erscheinung und ihren Wirkungsweisen ausgehen. Er existiert als eine Vielzahl von disparaten Phänomenen, Problemstellungen und Äußerungsformen. Zweitens, an diesem Faschismus ist etwas über die brüchige und poröse Welt des sogenannten Normalen zu lernen, über die Mitte oder das Nichtrechte und deren Offenheit für alle Arten von rechten Übergriffen, Eingriffen und Angriffen. Alles Faschisten außer Mutti. Ja, Rechte mit Eingriff. Das ist wie ein Geisterfahrer. Man liest hier einen Geisterfahrer, der sich denkt, warum kommen mir so viele Autos entgegen? Die sind doch alle verrückt. Als einfache NutzerIn kann man sich auf einem nationalistischen YouTube-Kanal, zum Beispiel Sargon of Akkad, oder Nachrichtenportal, zum Beispiel Drudge Report, Breitbart oder achgut.com. Ach gut. Das ist eine gute Liste, ja. Eine nationalistische Nachricht, ein nationalistisches Nachrichtenportal. Ich hätte vor der Sendung den Herrn Broder vielleicht mal anschreiben sollen, was er davon hält, von dieser Einordnung. Wäre sicher lustig gewesen, wenn er geantwortet hätte. Ist unglaublich, oder? Ach gut, eine nationalistische Plattform. Alter Schwede. Er ist auch so ein Typ, der immer mit so Mehrdeutigkeiten, mit Faschismen und Terrorismen und so arbeitet, ne? Fand ich auch auffällig. Oh, stimmt, du bist der Einzige, der auch noch mal reingeschaut hat von uns allen, ne? Ja, ich habe mir ein bisschen was angehört, sozusagen. Ah, angehört, Und okay. ich habe auch teilweise mitgelesen und so, dass man schon, ich habe das schon verstanden, was er geschrieben hat. Vor allen Dingen habe ich diesen Teil mit der Metapolitik da erwischt. Und ja, es ist ja alles Metapolitik für ihn, ne? Alles ist Metapolitik. Das kann man auch mit allen Worten beschreiben, irgendwie. Und also völlig irrelevant scheinbar. Fasst er da so Sachen zusammen mit fünf Schlagwörtern hintereinander mehrfach. So, ich denke, das ist ein Durcheinander, ne? Diese rechten Gegenöffentlichkeiten funktionieren wie Brechungslinien für das Normale. Soziale, politische, mediale und kulturelle Vorgänge werden durchgespült und an rechte Narrative, der große Austausch, Diskriminierung von Weißen, Benachteiligung von Männern durch Staatsfeminismus angeschlossen. Die Rechte agiert auf YouTube, Twitter, in Büchern, auf den Straßen, in den Parlamenten, in den Behörden, im Fernsehen, im Offenen. Sie werden interviewt, sie erklären, sie demonstrieren, sie schreiben Bücher. Sie sprechen zu denselben Themen wie viele andere auch. Migration, Political Correctness, Wissenschaft, Klimawandel, Kultur, Filme, Computerspiele, Fußball, Beziehungen, Sex, Klimawandel, Rechtsextremismus. Das Diskursklima. Sie Das war sprechen eine zu Liste. Geschlecht und Feminismus. Sie sprechen zu Black Lives Matter. Sie haben Beziehungen, sind Celebrities, gestalten aktiv Politik. Sie agitieren, organisieren und investieren. Sie schreiben, planen, überweisen, kaufen, schießen und morden. Sie stellen Förderanträge oder Bundestagsanfragen und machen Videos, Magazine, Debatten, Demonstrationen, Witze, Anschläge. Man könnte glauben, es sind Menschen, ne? Witze und Anschläge, ja. Jo, Witze und Anschläge. Sie agitieren, organisieren und investieren. Sie schreiben, planen, streiten, überweisen, kaufen, schießen und morden. Kochen und tanzen hat er vergessen. Spricht doch mal jemand so über eine Minderheit in Deutschland. Ich meine, Genau, Muslime, ja, ich meine, ja, machen ideologisch ist Anschläge das eine auch eine Minderheit, ne? Das ist eigentlich schon eine und Minderheit. reden mit irgendwem. Hier. Oder sagen wir, um's kleiner zu halten, um der Political Correctness willen, sagen wir fundamentalistische Muslime. Ja. Nicht mal das darf man ja wirklich auch nur in die Nähe der, also sie kaufen, schießen, morden, Anschläge. Ja. Klar, Nazis haben Anschläge verübt, aber wie genau passt das zusammen mit Menschen, die sich Sorgen machen, ob halt vielleicht eine ungeregelte Migrationspolitik sinnvoll ist oder ob halt dieser ganze Gender-Kram irgendwo hinführt? Wie kann man so eine radikale Denkweise vertreten, dass jeder, der irgendwie praktisch auch nur einen Zweifel hegt am Narrativ, dass der sofort, und das ist ein Buch, das Studenten lesen werden. Mir wird übel bei dem Gedanken, ganz ehrlich. Und er hat ja auch seine eigene Erklärung für Political Correctness. Mit dem Begriff, ups, Entschuldigung, mit dem Begriff meine ich jenen Benimm- und Ausdruckskanon, mit dem versucht wird, rassistische, sexistische und anders diskriminierende Sprachkonventionen und Alltagshandlungen durch veränderte, weniger verletzende Pragmatiken zu ersetzen. Insbesondere in Deutschland wurden die Auswirkungen von PC kontrovers diskutiert. Überwiegend bevor sie überhaupt passierten oder deren Richtlinien Geltung hatten. Ein Erfolg der PC-Ausdrucksweise ist zum Beispiel die Ächtung und teilweise Depopularisierung der deutschen N-Wörter. Wenn sich über N-Wörter, Nazi oder welche Wörter noch neben dem Offensichtlichen, wenn sich über das Gender-Sternchen aufgeregt wird, sollte man auch über diese Wörter nachdenken. Nein! Nein! Das ist zutiefst agitatorisch. Das hat. Nein! Ja, was für eine Frechheit, ne? Also. Ja, ich kann ja nachdenken, worüber er möchte, sozusagen. Aber. Die Diskussion und Verunglimpfung von Political Correctness geschieht nahezu unverändert seit den späten 1980er Jahren. Das bedeutet ja auch nur freundlich sein. Warum willst du denn nicht freundlich sein zu anderen Menschen? Ich muss ja nicht also zu lass dir mal erklären, wie du jetzt zu reden hast, du scheiß Nazi. Und im Endeffekt müssen wir es dir am besten befehlen, weil sonst geht die Welt unter. Kein Sex mit Nazis heißt ein guter Spruch. Aber sie sind bereits mit dem Bett, im Fernsehen, im Handy, im Internet, den sozialen Medien, im Parlament, in der Behörde, in der U-Bahn, im Videospiel, im Alltag. Zu einem nicht geringen Teil haben sie diese Strukturen selbst geprägt und sie sind stolz darauf, wie Andrew Breitbart, Gründer von Breitbart News und Pionier des Online-Infokrieges, bereits vor 10 Jahren geschrieben hat. Ja, genau, der Typ, ne? Der Typ mit der Ausstelle in Jerusalem, der jüdische Typ, das ist ein Turbo-Nazi, der Nationalsozialismus haben will. Absolut, total. Ja, super, aber es ist so Stick, kann er super nicht Recherche, kriegen, ne? Herr Strick. Schön, dass Sie in Deutschland sitzen an der Universität und Juden verleumden. Das wird es den Nazis zeigen. Tote Juden. We are and have created new media and social media, transforming them into a highly aggressive, deeply democratic and rough and tumble environment that is now putting the overlords in the mainstream media into the unemployment line. We build a new front in the long-standing culture war, the internet. Zack. Deeply democratic. Deeply democratic. Simon, hast du das einfach überlesen? Ja. Hier kämpfen alle mit den gleichen Waffen. Auf Twitter oder in einem Forum. Deeply democratic. Und du wirst aushalten müssen, dass es Menschen gibt, die von deiner Meinung abweichende Meinungen haben. Sonst wirst du, ich meine, du hast schon Gender Studies, wirf doch dein Leben nicht ganz weg. Echt? Das ist, hat der gelogen oder was? Warum erklärst du mir hier nicht, warum du das Deeply Democratic einfach, warum hast du es nicht ausgelassen? Dann würde das Zitat in deine Richtung gehen. Aber mit dem Deeply Democratic da drin. Eben ja, nicht. Wir haben doch gerade schon gemerkt, dass Demokratie ja quasi auch faschistisch ist. Ich meine, es gibt ja teilweise solche Leute, die sowas machen und Bestrebungen, die in die Richtung gehen und so weiter, aber er nimmt da einfach viel zu viele Sachen mit rein, die irgendwie gar nichts mit zu tun haben, finde ich. Ja, nur weil, hast du ja am Anfang gesagt, mal einer, was irgendwie sagt gegen Frauenförderung oder so, dass sich alles gleich Nazis und so. Ja, Faschisten eben. Die Rede von führenden Ideologen und radikalen Aktivisten führt in eine falsche Verknappung des Phänomens. Die alternative Rechte ist alles das und alltägliche Nutzerinnen von Twitter, Gelegenheitsblogger in Feld-, Wald- und Wiesenkommentaristinnen, Videospiel-Nerds und anonyme Memfabrikantinnen. Einfach. Das ist die Rechte. Memfabrikantinnen und Videospiel-Nerds, das ist die Rechte. Ja, und da habe ich so gedacht, das ist ja sowas wie eine Früherkennung oder so, wenn sie jetzt solche Attribute da irgendwie unter Beobachtung oder Problemen stellen sozusagen, dann versuchen sie den nächsten Hitler hier zu verhindern, indem sie heute irgendwelche Zellen auslöschen oder so. Das ist meine Meinung davon gewesen. Angriff auf die Demokratie ist ein bequemes Kürzel, mit dem man 74 Millionen Trump-WiderwählerInnen der AfD, den 40.000 auf den Berliner Corona-Demos oder Millionen Anonymen auf 4chan und anderswo nicht beikommt. Heiner Müller schrieb 1992 in Bezug auf die rassistischen Anschläge von Rostock-Lichtenhagen mehrdeutig, diese Mörder seien die Sturmtruppen der Demokratie. Mit der Ergänzung digital, wahlweise vor Sturmtruppen oder vor Demokratie, passt die Aussage des Dramatikers auf die alternative Rechte von heute. Diese Sturmtruppen bespielen jetzt große Teile digitaler und analoger Öffentlichkeiten und verstehen sich selbst als kritische JournalistInnen, wie der 20-jährige Social-Media-Influencer Never Forget Nikki. Viele folgen ihm, denn im Netz den dissidentischen Kritiker geben, das fühlt sich nach Freiheit und echter Demokratie an. Es fühlt sich wie Befreiung an. Manche vergießen Tränen darüber, wie schwer es junge Patrioten bei diesem Dienst für die Demokratie haben. Es ist eine nahe Rechte entstanden, eine intime Rechte, eine wortreiche, informierende und wieder mordende Rechte, die einige zu Tränen rührt. Sie ernst zu nehmen, heißt auch, ihr diese emotionale Anziehung zuzugestehen. Dieses Buch handelt von den Anziehungskräften der alternativen Rechten, ihren Ideologien und Weltbildern, die den Faschismus radikal dem digitalen Raum angepasst haben. Es handelt vom primären Medium, auf dem die alternative Rechte im Netz sendet und gewinnt. Gefühl, Emotion, Affekt. Also ihr seid alle nur Blank Slates. Und wenn die Rechte mit der Glocke klingelt, fangt ihr an zu sabbern. So einfach ist das. Weil ihr, ja, ihr seid, ihr habt diffuse Ängste und sucht Anschluss. Und das gibt euch die Rechte, indem sie euch sagt, ja, schaut mal die Frauenförderung. Die nimmt Männern was weg. Ja, total. Und das hat auch keinen Mensch. Und dann gehst du hin und mordest, ist doch völlig klar. Ja. Es ist doch eine Eins, weiß doch jeder, dass das ja, so läuft. Das hat ja auch kein Mensch irgendwelche, man kann das auch überhaupt nicht einschätzen. Es ist ja auch nicht so, dass wenn ich diese Fresse vom Never Forget Nikki sehe, dass ich mir dann denke, ey, dafür ist meine Lebenszeit so schade, für diesen billig deutschen Paul-Joseph-Watson-Verschnitt, für den meine Lebenszeit auch schon immer zu schade war. Ja, das ist total gefährlich. Ja, es ist nicht in Ordnung, den mit Mördern irgendwie in Verbindung zu bringen. Egal, was der für ein Quatsch da verzapft. Ja, das finde ich schon ein bisschen hart. Von Herrn nicht genannt. Ich muss gerade mal nach der nächsten Stelle suchen, aus der ich was vorlesen möchte. Dann vielleicht kurz eine Zwischenfrage. Im Chat wurde gerade gefragt, wie viel wurde dieses Buch denn verkauft? Oder ist es irgendwo als Lichtlektüre erschienen? Vorne steht ja immer die Auflagenzahl drin, ganz vorne. Oh, ich will jetzt hier eigentlich nicht groß was für... Kann man ja später nochmal nach. Ja, kann man, aber ich muss sagen, der Autor hat mich darauf hingewiesen, dass es auf einer Plattform netzfrei erhältlich ist. Weil ich gesagt habe, ich muss mal gucken, wann ich mir das leisten kann, weil ich wollte es lesen, weil er mir gesagt hat, bevor ich darüber läster, soll ich es doch bitte gelesen haben. Und das ist eine völlig legitime Forderung, meiner Meinung nach. Und den Gefallen habe ich ihm hiermit getan. Wird ihm nicht besonders gefallen, was ich sage, aber wir stehen uns da halt diametral gegenüber. Ich bin Faschist offensichtlich und du bist halt einer von den Guten, Simon. Ja gut, steht da jetzt nicht. Aber wenigstens gesponsert von der Volkswagen-Stiftung. Immerhin. Die Abgehängten des Neoliberalismus sind oftmals die Pioniere der diversen digitalen Plattformen und ihrer Aufmerksamkeitsökonomie. Die arbeitsverweigernden Videogamer, um die es später gehen wird, waren die Speerspitze einer langanhaltenden rechten Hegemonie auf YouTube und ProtagonistInnen der Desinformationskampagnen zur Trump-Wahl von 2016. Arbeitsverweigernde Videogamer. Sag mal. Ja, genau. Simon. Die wollten dann den Trump wählen, damit sie gratis Geld kriegen. Das hat er ja allen versprochen, ne? Ohne Arbeit und so. Umverteilung und so. Ach nee, Moment, warte mal. Die Arbeitsverweigerung. Und das in der. Ich muss nochmal sagen, es ist eine wissenschaftliche. Also, das gibt sich in dem wissenschaftlichen Anstrich, das Buch. Und da stehen müssen. Ist Videogaming jetzt Arbeit oder was ist so? Nein, das bedeutet, dass das alles 18-jährige, picklige, dicke Jungs sind, die bei ihren Eltern im Basement wohnen. Das bedeutet das. Ach so, ja, okay. Hm, ja. Und ich verstehe nicht ganz, was so ein billiger, lang widerlegter Stereotyp. Wusstest du übrigens, dass über 50% der Gamer Frauen sind, Simon? Hast du gerade gesagt, Frauen würden die Arbeit verweigern? Je nachdem, wie man guckt. Ne? Nee, das sind die fleißigen Candy Crusher. nur diese Verdammten, die dem Beruf Call of Duty folgen. Das sind die Arbeitsverweigerer. Die Candy Crusher sind das Salz der Erde. Eine weitere Rezeptionseinrichtung, die auch einen zivilgesellschaftlichen Arm hat, ist die Extremismusforschung. Sie beschreibt neofaschistische und rechtsextreme Netzwerke. Sie nennt öffentliche und geheime Organisationsstrukturen, Erkennungszeichen, Straftaten, Befehlsketten und Kommunikationszirkel. Sie legt Karten an, führt Personalregister und Organigramme und notiert inhaltliche Verschiebungen. Ich hätte jetzt gerne das Meme hier von dem Typ, der vor dieser Wand mit den ganzen Dingern steht. Ja, ich würde auch gerade sagen, sie theorisiert über Verschwörungen. Ja. Schon, oder? Also, oder hab nur, ich meine, ich hätte jetzt gerne noch jemanden Neutralen eigentlich hier, der mir sagt, ob ich halluziniere oder er. Ich meine, man muss ja sich auch immer in Frage stellen. Bin ich vielleicht am Ende Faschist? Nö. Unwahrscheinlich. Ich nehme es jetzt auch nicht an. Also ich hätte jetzt nicht gemerkt. Irgendwie mein rechter Arm ist ganz normal. Aber das sagt er ja hier. Wir Faschisten heben nicht mehr den rechten Arm. Wir verteidigen die Demokratie. Durch unsere Faulheit im Videospielen. Wenn ca. 25% der WählerInnen in einigen Bundesländern sich nicht ganz sicher sind und die Entscheidungskriterien der restlichen 75% nicht gut greifen, braucht man andere Umgangsweisen mit dem Faschismus. Das fand ich auch einen schönen Satz. Da sollte man, vielleicht kann man gleich ein Gesetz draus machen, wenn 25% die falsche Partei wählen, dann wird das einfach gestrichen, das Ergebnis. Oder so. Aber woran macht er denn nochmal fest, dass es Faschismus ist, wenn man den jetzt eigentlich gar nicht erkennt, sondern der sich ja als Demokratie tarnt oder so? Ja, demokratisch oder so. Wie muss er da drauf kommen? Naja, du musst ihn ja nur fragen, was er zum Beispiel von Black Lives Matter hält. Also wenn du das fragst, ist schon zu spät. Was? Nee, aber wenn der dann sagt, ja, sehe ich ambivalent, also klar gibt es Ungerechtigkeiten in den USA, aber muss man dafür irgendwie halbe Städte anzünden? Faschist. Ganz klar. Ach so. Mhm. Ja, schon so die harten Kriterien, wie der Zick ja dann von der Uni Bielefeld auch hatte, dass er die ganze Gesellschaft, die Mitte der Gesellschaft so für rechts erklärt hat. Den erinnere mich aber auch an diesen blöden Männerforscher, wie hieß er denn nochmal? Der ja auch immer gesagt hat, das sind alles, das ganze Gesellschaft wäre Nazis. Ich glaube, wenn man einmal so eine Sichtweise hat, dann kommt man noch nicht mehr von runter oder so. Hm. Ja, sieht man es einfach überall. So ein bisschen wie die Hammer- und Nagel-Geschichte, ne? Wenn man einen Hammer hat. Das sollte auch die geisteswissenschaftliche Forschung realisieren. Die Rechte arbeitet zum Beispiel an einem grundlegenden Wandel der linksversifften Wissenschaften. Von den Gender Studies bis zur Soziologie. Das steht im Parteiprogramm der AfD. In den Interviews mit Trumps Bildungsministerin Betsy DeVos und in der letzten Kommentarecke auf YouTube und 4chan. Das fände ich ja lustig. Also sind jetzt ganz viele AfD-Leute in die Gender-Studies-Studiengänge gegangen, um das zu unterwandern. Oder wie? Das wäre tatsächlich Realsatire vom Feinsten. Es wird auch von einem kanadischen Selbsthilfeguru, Bestseller-Autor und Psychologie-Professor vertreten. Studies and all the ethnic studies and racial study groups, man, those things have to go, and the faster they go, the better. Sociology, that's corrupt. Anthropology, that's corrupt. English literature, that's corrupt. Avoid those courses and those disciplines like the plague. Ja, aber nicht mal steht doch was in dem Buch, was stimmt. Das ja. Ja, stimmt. Das ist mal eine Quelle, aber die wird natürlich hier als nicht als Quelle irgendwie der Rationalität, sondern als Quelle des Teufels. Ja, aber schöne Beweise auf jeden Fall geliefert, warum die Aussage von Jordan Peterson absolut zutrifft, ne? Und Also. jetzt lese ich dir die Fußnote dazu vor. 54, zitiert nach University of Toronto Professors, warn, Jordan Peterson is planning a targeted harassment campaign. Also nicht mal da hat er eine Quelle genommen. Also in dem Fall dann vielleicht die Primärquelle aus dem Vortrag oder so. Nein, er hat das zitiert aus einem Artikel, der Peterson angreift. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Wirklich nicht. Ich schreibe dieses Buch als Vertreter der Gender Studies, der kritischen Race-Forschung und den Kultur- und Medienwissenschaften. Kritische Race-Forschung, das ist auch Ja, gut. cool. Ja, finde ich schon mal gut, dass er das so offen sagt, dass er ein Kann er Rassist an ist. meinem Heckspoiler arbeiten, Genau, da geht es zum vielleicht? Autorennen, Oder oder? vielleicht kann er mich bei meinen Reifen beraten. Naja, Das ist immer kritisch. ich finde das schon wichtig, dass er das zugibt, dass er ein Ja, Rassist ist und ja, dass er das ja. gerne auch so haben möchte, der alte Rassist. Ich schreibe dieses Buch als Vertreter der Gender Studies, der kritischen Race-Forschung und den Kultur- und Medienwissenschaften. Ich bin am Phänomen Rechtspopulismus nicht neutral interessiert, wie es auch Soziologie und Politologie nicht sein sollten. Doch, Super. eigentlich schon. Ja, kann Und dann kann man. man immer noch zu einem Urteil kommen, aber eigentlich sollte man erstmal neutral drangehen. Das habe ich von Wissenschaftlern so gehört. Wie gesagt, ich bin nicht studiert, Simon, du kannst mich da gerne irgendwie verbessern. Ja, Die top, ne? Alternative. Stellt sich hin und sagt, ja, ich bin übrigens ein politischer Ideologe und Neutralität ist eh falsch. Außerdem finde ich Rassentheorie total geil und hier sind meine Verschwörungstheorien. Und Spieler Super. sind arbeitsscheu. Die alternative Rechte möchte mein Berufsfeld abschaffen und sie sitzt in der DFG, also Deutschen Forschungsgesellschaft, in meiner Alma Mater und im Bildungsministerium der USA. In diesem Buch geht es daher auch um die Existenz meiner KollegInnen und Studierenden, die aus Sicht der alternativen Rechten totalitäre Unterwerfer sind, Schädlinge der Gesellschaft und der Demokratie. Also Naja, ich also würde ein Wort wie Schädling im Zusammenhang mit Menschen nicht für verwenden, mich klang das Simon. eben gerade wie ein Ja. Schuldeingeständnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klang für mich nach, ja, sie sollten mich eigentlich aus diesem Betrieb schnellstens rauskegeln, weil ich da eh nur alles dekonstruiere und meinen Rassismus etablieren will. Es ist so zwiespaltfördernd, wenn man irgendwie die Leute, die sich eben so und so geben, dann als was anderes bezeichnet, eben als Faschisten oder so. Das, ja. Das sorgt natürlich für Ärger. Fühlen sich natürlich die Leute missverstanden. So gesehen, Unabhängig. ja, Ups. senden, ja, wollte ich sagen, senden die auch noch, also ja, schicken die natürlich damit so kleine Zwiespaltbomben in die Gesellschaft, ne? Er meinte ja an einer Stelle auch sowas wie, das, ich glaube, Intersektionalismus wäre ja auch nur ein Theoriegebilde für die Uni oder sowas. Kann ja sein, dass das mal so gemeint war. Das hatten wir auch schon mal. Das funktioniert eben so nicht, ne? When they go low, we go high, wie Michelle Obama es im Wahlkampf 2016 ausdrückte. Die Metapher kommt aus dem Kriegswesen, wo der High Ground den strategischen Vorteil der Übersicht darstellt, der Feldherrenhügel. Es existiert kaum eine Untersuchung über Rechtspopulismus, in der sich nicht moralisch über das Objekt gestellt wird. Kicher. Oh Mann. Guck, hast du mal in den Spiegel geguckt, während du das geschrieben hast? Oder eine souveräne Übersicht über das Phänomen gegeben wird. Unabhängig davon, ob solche Strategien funktionieren, bezeugt dieses Selbstverständnis der kritischen Öffentlichkeit zunächst, dass eine Situation herrscht, die durch die symptomatische Perspektive gerade ignoriert und ausgeblendet wird. Es ist Krieg. Es ist Krieg. Hatten wir nicht letztens erst das, dass man das mit dem Krieg so nicht einfach verwenden soll und lieber andere Metaphern und so? Das ist wie Ja. die Mission Freedom in Afghanistan und in Irak, ne? Hearts and Minds. Krieg um die Herzen. Und die Köpfe und die Memes. Vom Es guten Krieg gibt in hat der Borges noch diesem gesprochen. Kulturkrieg von rechts keine neutrale Seite, denn es gibt keine objektive Sicht auf Kultur von außerhalb der Kultur. ziemlich mutiger Satz, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das Ding ist doch, er spricht hier ja nur über Deutschland. Aber eigentlich spricht er allen nicht progressiven Menschen auf dieser Welt gerade die Kultur ab. Weil aus welchen Gründen auch immer, ich meine, es könnte ja sein, dass es könnte ja Länder geben, wo Homosexuelle zum Beispiel hingerichtet werden. So habe ich gehört, dass es sowas gibt. Sind das auch alles Faschisten? Haben die auch keine Kultur? Jetzt brauche ich das Meme mit den zwei Buttons. Ja. Rassistisch sein oder rassistisch sein? Was soll ich drücken? Ja, das Denken in Memes ist ja angeblich sowieso falsch. Oder? Ja, das ist auch falsch. Aber Faschistoid oder so. Es gibt sehr wohl das Vernünftige hier und die Gefahr der Irrationalität dort, wie Matthias Quent schreibt. Aber genau diese Grenzen zwischen normal und pathologisch, rational und irrational, extrem und konsensfähig sind das Schlachtfeld dieses Kulturkrieges. Er produziert Tote, institutionelle Schäden, schwerwiegende ökonomische, kulturelle und emotionale Folgen. Alle sind involviert. Und das heißt auch, sich aktiv und interpretierend mit dem auseinandersetzen zu müssen, was die alternative Rechte an Inhalten, Gefühlen und Beheimatungen produziert. Es heißt auch zu verstehen, warum rechte Gefühle für viele nicht oder nicht mehr irrational erscheinen. Von da aus, vom Verstehen, nicht Verständnis, nicht Diagnose, von einer verabschiedeten Normalität können hoffentlich wirksame Gegenentwürfe entwickelt werden. Oh boy. Er redet dann auch weiter über offenen Kriegszustand, in dem man sich angeblich befindet und so weiter und so fort und so weiter. Und dann gibt es einen größeren Teil halt über Amerika und über Sachen, ja, über die Alt-Right und wie da halt rekrutiert wird. Ja, angeblich. Und dann kam jemand Gamergeld oder so, ne? Ja, das kommt auch gleich. Nimmt man, wie Kopetsch es tut, Realitätskonstruktion und affektive Ansprachen der alternativen Rechten als soziales Erfahrungsfaktum hin, handelt man sich extreme Kurzschlüsse ein. Kurzschlüsse wie kulturelle Entfremdung durch Kulturkosmopolitismus, Kopetsch, und tired of political correctness, it's because you're white, alternative Rechte. Rechte Agitation produziert diese Kurzschlüsse in Serie und sie erhält hier SchützInnenhilfe von einer Soziologie, die nicht über Rassismus sprechen will oder kann. Die nicht über, hier haben wir es wieder, nicht will oder kann. Du unterstellst irgendwelchen Soziologen, dass sie im Endeffekt praktisch einer rechten Loge angehören oder was? Und sich absprechen, worüber sie sprechen und worüber nicht? Und natürlich dürfen Seitenhiebe nicht fehlen. Ob diese schöne Sprache aber nun tatsächlich zu verordnetem Orwellschen Neusprech derangiert wurde oder konservative Esskultur durch das PC-Novum Schokokuss entfremdet werden, ist zu bezweifeln, auch wenn es sich soziologisch argumentieren ließe. Ja, und schon Adorno hat praktisch vorausgesagt, was der Herr Strick uns hier mitbringt. Wundert mich kein Stück. Ja, vorausgesagt oder vielmehr, er hat es halt gesagt und deswegen ist es natürlich Gospel und müssen wir das jetzt als Template für unsere ganze Wahrnehmung verwenden. Das steht schon in der Bibel, ne? Lese ich daraus. Auf die gefühlte Weltskizze Hey White Person und ihre affektive Wirkung haben Soziologie und Politologie keine kritischen Antworten. Dieses Buch versucht, diese Rezeptionsfehler durch zwei Entscheidungen zu korrigieren. Erstens, und jetzt festhalten, durch eine Konzentration auf die Fragen und Methoden der Affekttheorie, insbesondere der von Queer Theory, Phänomenologie und Ethnologie beeinflussten Ansätze. Queer Theory. Du analysierst praktisch den politischen Gegner der Queer Theory anhand der Queer Theory. Und wunderst dich am Ende, warum du eine Dämonenfratze gemalt hast. Nein, wunderst du dich eigentlich nicht. Du wolltest von Anfang an eine Dämonenfratze malen, aber durch diesen Ansatz ist dein Buch eigentlich, Laienmeinung, wertlos. Zweitens, durch die Wahl nicht des Epochenbruchs, sondern des Klimawandels als Leitmetapher für diese unmerklichen alltäglichen Prozesse. Also, es passiert nicht von heute auf morgen, dass wieder die Stiefel in den Straßen, aber wenn ihr nicht aufpasst mit dem Social Media, dann ist das nicht, dauert das nicht lange. Wie lässt sich eine vermeintliche Verdrängung im Online-Alltag erfüllen und ausdrücken? Zum Beispiel, indem man seine antifeministische Meinung anhand des neuen Star-Wars-Films mit weiblicher Protagonistin kommuniziert, wie das unten abgebildete Meme. Antifeministische Meinung. Die neuen Star-Wars-Filme waren scheiße, aber nicht wegen Rey alleine. Rey war auch ein schwacher, dünner Charakter ohne jeglichen Appeal für mich. Aber da sind eine Menge andere Sachen passiert, ja, die ich viel schlimmer fand als Rey. Vor allen Dingen diese ganzen Schauspieler, denen mache ich den geringsten Vorwurf. Den Vorwurf mache ich diesen Vollidioten, die den Krempel geschrieben haben. Weil die haben das ja so geschrieben, dass das alles langweilig und bescheuert ist und so. Und auch entlang von ihrer super tollen Ideologie. Bei dir genau das meinen, was er die ganze Zeit ja bei anderen Leuten rausliest. Bei dir genau, die gehen ja an sowas ran und denken sich so, ja, wie können wir jetzt die Leute richtig erziehen, dass sie mal hier die richtigen Dinge, dass sie das mal merken und so, dass die Frauen auch vernünftig sind und solche Dinge. Und tun dann irgendwie so, als wären sie die allerersten, die auf den Gedanken gekommen sind, dass Minderheiten auch was können, dass Frauen auch was können oder so. Lächerlichen Bullshit. Und wenn man sich die alten Sachen anguckt, von vor 20, 30 Jahren oder so, da gab es da auch schon taffe Leute, so gab es auch schon wie gute Sachen, aber halt interessante Geschichten und nicht so einen konstruierten Bullshit. Komm, blende mal Seite 67 ein, bitte, damit wir alle sehen, welches schreckliche faschistoide Meme hier gepostet worden ist. Alter Schwede, ich glaube das gar nicht. Den Zusammenhang habe ich beim Lesen. Ich habe über die Bilder meistens drüber gescrollt, weil ich mir. Aber eins höher. 67. Du bist schon bei 69 jetzt. Rückwärts. Du musst nach oben, Chris. 67. Hier sind wir auf 68 und die nächste Seite ganz oben. Da. Das ist das böse antifeministische Meme. Ja, lustig, das habe ich wirklich noch nirgendwo gesehen. Ja, aber ist das nicht eher. Also ist das. Würde das jemand posten, der eine antifeministische. Frage mich auch mal. Passt das überhaupt? Also. Es ist eine Überspitzung des schlechten Anbieterns des Filmstils von Star Wars. Was hat das mit Frauenhass zu tun? Für mich sieht das eher wie eine feministische Kritik von Leas BH aus. Empowering und so. Die Frau hat den Blaster in der Hand und der Typ steht halb nackt da. Das ist doch hier, ich weiß nicht, wo diese Verdrahtung hier hinführt zu Antifeminismus. Würde jemand, der die neuen Star-Wars-Filme aus antifeministischen Gründen nicht mag, dieses Meme, von allen Memes dieses posten. Warum? Wenn er doch gegen die subversive Veränderung im Film ist. Ja, eben, weil er das so darstellen will, diese Subversion, aber tut es das Bild gut? Gut, jedenfalls nicht, finde ich. Stellt es schon ein bisschen dar. ironisiert das ein bisschen, aber irgendwie mehr auch nicht. Ne? Das unterscheidet die Affekttheorie. Also die Affekttheorie besteht explizit darauf, dass politische Emotionen, Erfahrungen, Positionierungen erst am Ende von komplexen und affektiven Navigationsprozessen stehen, falls sie sich überhaupt einstellen. Das unterscheidet die Affekttheorie von der Emotionsforschung, die in Wut und Zorn direkt wirkende und massenbewegende Kraftfelder sieht. Eine semi-private Online-Tirade, ein Klick für oder gegen was auch immer, ist aber nicht gleichbedeutend mit Volkszorn, einem extremistischen Manifest oder einem migrationskritischen Parteiprogramm. Auch wieder geil. Volkszorn, extremistisches Manifest, migrationskritisches Parteiprogramm. Ja, es ist völlig legitim. Das ist genau die Reihenfolge, ja, ja. In einem demokratischen Staat ein migrationskritisches Parteiprogramm zu haben. Wo soll das denn hinführen, was du hier konstruierst? Stelle, spätestens an dieser Stelle müsste man sich dann echt mal fragen, so, ja, habe ich mir vielleicht meine komische Theorie hier so gestaltet, dass sie wirklich zu jedem Scheiß irgendwie passt, und ist es vielleicht dann dadurch einfach auch wertlos? Aber das wird natürlich nicht getan. Weil ich lese daraus, ja, es stimmt alles, es sei natürlich, es stimmt nicht. Und das bedeutet dann halt auch, dass es stimmt. Also, ja, was ja im Prinzip auch vom Affekt her sein kann, wenn die Dinge alle nur im Affekt passieren. Wenn ich im Affekt jetzt plötzlich ein Nazi bin und im nächsten Affekt dann nicht mehr. Ja, weiß ich jetzt aber auch nicht so richtig, wo das Problem ist. Nee, hat er ja eigentlich genau das Gegenteil gesagt. Also das wäre jetzt das, was er Wut und Zorn... Ach so, weil Affekt bildet dann das Gefühl... Und dieser affektive... die Affekttheorie... ist ja eher, dass das halt dauert und erst am Ende sich praktisch eine Wirkung einstellt, dass man sich auflädt sozusagen. Erst liest du auf Reddit, dass Donald Trump irgendwie doch Präsident ist, und dann siehst du das Star Wars Meme und dann noch ein Pepe der Frosch und dann wählst du Milo Yiannopoulos. Sie können ein Luft machen, eine provisorische Sortierung von verschiedenen Eindrücken sein, eine Übersprungshandlung, ein Witz, ein instinktives Ansteuern gegen den bloßen Anschein einer Hegemonie. Sie können auch Rassismus, Hate Speech, Provokation, Agitation und Straftat sein. Auch wieder interessant. Provokation und Agitation zwischen Rassismus, Hate Speech und Straftat. Also zwei Dinge, die durchaus völlig legitim sind. Also die auch... Ich meine, wir müssen nur bis zum Zentrum für politische Schönheit gucken. Da kommt vielleicht sogar noch Straftaten dazu im einen oder anderen Fall. Wir sind wieder an dem Punkt, wo wir sagen müssen, das gilt aber für alle Extremisten. Und warum ist das hier so ein einseitiger Schinken? Ja, es geht um die Rechten. Ja, würde er jetzt wie eine Gebetsmühle wahrscheinlich wiederholen. Um ehrlich zu sein, er hat uns ein Gesprächsangebot gemacht. Das haben wir bisher noch nicht wahrgenommen und haben uns jetzt erstmal entschieden, über das Buch zu sprechen. Ja, ich würde auch sagen, dass das Buch für sich spricht. Ja, ich fände es trotzdem interessant, mit so jemandem, der so in der Wolle gebleicht ist, einfach mal ja, also das versuchen, Moment, ein Gespräch zu führen. Aber mir ist auch nicht ganz klar, was dabei rauskommen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das Argument, es geht nur um Rechte, zieht ja irgendwie nicht, weil... man kann ja das nur beschreiben, wenn man dann auch die andere Seite beschreibt, so wie bei Männern und Frauen oder so zum Beispiel. Ne? Ich kann das andere nicht beschreiben, ohne das andere. Ich weiß nicht, ob der Gender-Wissenschaftler dir da zustimmen würde. Ja, oder sagen wir mal, an den Gegenbeispielen lässt sich ja normalerweise viel erkennen. An den Beispielen der anderen Seite sozusagen lässt sich ja dann auch die Abgrenzung zur einen Seite. Ja, er will aber nichts erkennen, das hat er ja schon gesagt. Ja, okay. Das ist die Attitüde, genau. Irgendwie, dass er irgendwie immer, er schreibt immer so ein bisschen, ja, ich weiß Bescheid hier. Das sind die und die Punkte und das wisst ihr nämlich gar nicht. Ne? Ja. Ja, dann geht es halt um die rechte Metapolitik, es geht um Reddit und wie das da funktioniert, halt Up- und Downvotes, Comments, Likes, Shares, diese ganzen... Mechanismen, die er hier nennt. Er spricht auch von der Gamifizierung der Politik praktisch. Ja, was ist los mit jedem Reddit? Tweet. Bei Reddit ist ja auch etliche Guidelines, verschiedene Geschichten da mit Moderation, was weiß ich nicht was, mit der Geschichte mit Alan Paul damals und die ganzen Sachen. Ich möchte nicht vorgreifen, aber es gibt in diesem Buch eine ungefähr 15-seitige Liste mit gelöschten Reddits. Okay. Also da sind natürlich wirklich abartige Sachen dabei, die ich hier auf YouTube jetzt nicht sage, weil dann der Stream zu Ende ist. Aber dazwischen sind auch völlig harmlose Sachen. Ich habe einmal muss ich ihm recht geben, er hat gesagt, das ist eine sehr anstrengende Liste und man soll, also ich habe auch, ich wollte die dann nicht ganz lesen, die war wirklich eklig. Aber da waren halt auch Sachen drin, die gar nichts mit Faschismus zu tun hatten. Ich weiß nicht, ob, also klar, da war viel ekliges Zeug drin, aber ich Ja, das weiß ist nicht, aber was dann genau diese das Liste Problem für einen dabei, ne? Mehrwert bietet, außer dass das Buch dann 15 Seiten länger ist. Ja, ist aber das Problem, dass dann die Freiheit sozusagen da eingeschränkt wird. Und das ist ja auch alles damit losgegangen, dass die Leute so einen Unsinn angefangen zu erzählen, über alles Mögliche und hier und da rein interpretiert und hast du nicht gesehen. Also das war ja sozusagen der Anfang von diesem ganzen Quatsch, auch mit Gamergate dann und so. Sehr schön, Rex 1984. Wie groß sind denn die Seiten? Vielleicht kann man mit dem Buch die Katzentoiletten sauber machen. Ich weiß, ich habe es hier als PDF, ganz ehrlich. Ich müsste es ausdrucken und ich weiß nicht, ob ich Mr. Peterson es zumuten möchte. Das Hier perfekte seid. Buch fürs Gästeklo. Alter, wenn du deine Gäste vertreiben willst. Oh, Jawohl. ich bin ein Faschist, das ist mir noch nie klar geworden. Erst mal kacken. Klo kommt im rechten Arm hoch raus, ne? Hier setzt eine zentrale Frage dieses Buches an. Wir erschaffen NutzerInnen und Menschen aus diesem algorithmischen Vagabondspiel für sich sinnvolle Alltagsskizzen und schließlich Weltbilder. Wie kommen sie mittels Social Media vom unbequemen Verhältnis zu etwas zum Erleben eines totalitären Systems, das ausgerechnet sie ausgrenzen will? Ja, schön. Du unterstellst jetzt hier so eine Art Narzissmus oder Verschwörungstheorie, also ausgerechnet sie ausgrenzen will. Wo, ich würde aber eher sagen, dass das hier, wie in so vielen Winkeln des Kulturkriegs, auch über Identitätspolitik funktioniert und nicht, dass der Einzelne Angst hat, ausgegrenzt zu werden, sondern er sieht halt gesellschaftliche Veränderungen, die sich negativ für alle auswirken, im Endeffekt, außer denen, die Nutznießer sind. Und wir haben schon genug Nutznießer und wir brauchen nicht noch mehr. Wir müssen unsere Universitäten nicht noch weiter aufblähen mit noch mehr Leuten, die wir bezahlen müssen für noch mehr Fachgebiete, die eine verschwindend geringen Bruchteil der Bevölkerung interessieren. Die können das gerne alles machen, aber diese Gender Theory, die ist ja, oder Gender Studies, das ist ja nicht nur was am Dialog der Wissenschaften teilhaben will, sondern das breitet sich über alle Wissenschaften aus und glaubt, überall mitreden zu können und feministische Chemie und feministische Gletscherwissenschaft und was weiß ich. Das ist Unsinn, das geht Ja, und das nicht. ist ja auch das Wir Ding, müssen ne? das Also bezahlen als im Steuerzahler. Endeffekt, ja, das klang jetzt zwar gerade eben so ein bisschen, so gibt es so viele Nutznießer oder so, aber im Endeffekt räumt er das ja in diesem Buch selber ein, wenn er das so Oh, damit schreibt. habe ich nicht irgendeine kleine Gruppe gemeint oder sowas, sondern es gibt einfach Nutznießer. Das sind die Leute, die in NGOs von Spenden und von Zuwendungen des Bundesministeriums für Familie leben. Das sind für mich die Leute. Und Ja, ich damit meine meine. ich auch nicht nur Frau Kahane, damit mir nicht wieder irgendwer was unterstellen will. Das ist einfach, Ja, ich wir will. haben genug Demokratieverwaltung, wenn ich es mal so Ja, ausdrücken darf. eben. Es ist ja wirklich so. Du fragst diese Leute, wofür ist das gut? Brauchen wir das überhaupt? Und sie antworten dir mit: Ja, natürlich, die Nazis stehen direkt bei den Computerspielen. Da stehen die schon. Und gleich kommen sie und packen uns alle und wir werden alle sterben. Ja, gibt uns Geld, gibt uns Macht, gibt uns Geld. Alle leiden. Ist ja so. Dafür schreibt man ja so ein Buch, um das zu rechtfertigen, um zu sagen, so, ja, wir sind total wichtig. Wir haben das erkannt. Ihr habt das alle noch gar nicht gemerkt. Das kommt so auf leisen Sohlen, kommt es Ich mache jetzt mal einen kleinen Spoiler. Eine der reingestiefelt. Sachen, die er empfiehlt, um die Situation zu verbessern, ist mehr Geld an Minderheiten, LGBTQ, Demokratiestiftungen, irgendwelche NGOs und Initiativen. Das ist eine seiner großen Lösungen. Riesenüberraschung. Noch mehr Sichtbarmachung von allem und noch mehr irgendwie, mehr die Regler auf 11, weil die Leute leiden. Imaginiere meine Überraschung. Ja, ne? Da hat man überhaupt nicht erwartet, ne? Nee. Auch schöne, er hat auch teilweise auch so das Pathos. Für diese Schritte bietet die alternative Rechte Tricks und Hilfestellungen an, um Affekte und Atmosphären zu Ereignissen aufzuschäumen. Wie komme ich von einer Abneigung gegen Star Wars oder der Lindenstraße zur Gewissheit eines Verblendungszusammenhangs, der gegen mich arbeitet? Was? Was? Mensch, was kannst Strick, du Ursachen, scheiß Star Wirkung? Wars, scheiß Star Wars hat uns nur ein bisschen was von unserer Lebenszeit gekostet. Mehr hat uns das nicht gekostet. Tut mir leid. Kein Mensch behauptet, dass es irgendwie die Gesellschaft kaputt macht oder so. Alle Leute haben gemerkt, dass es ein Scheißfilm ist. Dass es Kacke ist. Und diese wunderbare Konstruktion des Geschlechts, von der er die ganze Zeit redet und wo er meint, dass das irgendwie gehen würde und was er dann irgendwie mit solchen Dingen versucht zu erreichen, die verpufft halt bei den Leuten. Die lachen da nur drüber, weil die Leute nämlich so nicht funktionieren, wie die ganze Zeit immer behauptet. Aber er behauptet es natürlich trotzdem weiter und meint dann irgendwie so, ja, hier, aber die ganzen Nazis, die haben jetzt gewonnen oder was, wenn ihr das gut findet oder nicht gut findet oder so. Nee, das ist vollkommen egal. Also Leute beschäftigen sich halt damit, weil es sie mal interessiert hat, weil es ihnen mal irgendwie wichtig war in ihrem Leben. Aber das ist es dann halt nicht mehr. Die wenden sich da einfach anderen Dingen zu, die für sie interessanter sind. Und fertig. Wann und wie kippt eine Fülle von vor- oder nebenbewussten Zuständen und Reaktionen zum klaren Gefühl I am sick of? Wie stellt sich der dazu passende Gegenstand The Garbage on Television oder Cancel Culture her? Wie kann beides kausal miteinander verbunden und unter Zugabe von weißer Identität zur Weltorientierung werden? Ich analysiere dazu ein May-May, das mir zum ersten Mal 2017 begegnet ist. Es zeigt ein Entscheidungsschema, im Englischen Flowchart, um einen Verdacht zu beweisen, dass eine weiße Person als rassistisch bezeichnet werden wird, egal was sie tut. Ein beliebter Kurzschluss, der sich seit 2020 auch verstärkt im deutschen Feuilleton breit macht. Ja, von Alice Hasters zum Beispiel. Aber das ist nicht das, was du meinst, ne? Das ist so, leugne doch einfach, was die Leute sagen auf deiner Seite. Ich leugne die schlechten Sachen einfach. Wird schon keiner nachprüfen. Hä? Unglaublich, wirklich. Also, ja. Andrew Breitbart. Wegbereiter des rechten Informationskriegs im Internet, prägte diese Fantasie der Unverletzbarkeit mit dem Slogan Walk toward the fire. In seiner Rhetorik kann man verbalen Kugeln ausweichen, so wie Neo im Science-Fiction-Film The Matrix. Walk toward the fire. Don't worry about being called a racist, a homophobe, a sociopath, a violent heteronormative xenophobe with fascistic impulses. They say all those things about you because they're keeping you inside the complex, forcing you to respond to their playbook. They want to stop you in your tracks. But if you keep going, if you tell them you can stop their verbal bullets and keep walking, you send messages to people who are rooting for you, who agree with you. That's how you build an invincible movement, willing to play by its own rules. Da redet jetzt der eine Verschwörungstheoretiker mit dem anderen, habe ich das Gefühl. So, der eine will das Invincible Movement für die Seite und der andere will das Invincible Movement für die andere Seite. Und der will das mit Internet-Agitation machen und er hier will das mit Internet-Agitation und mehr Geld machen für alle möglichen Leute. Der Einstiegseffekt in solche Machtfantasien ist jene Unsicherheit, die wahrscheinlich vielen weißen Menschen vertraut ist. Sie würden gerne nicht rassistisch sein, möchten aber weder Strukturanalysen noch Romane von nicht weißen Menschen zum Thema lesen. Heraus kommt das Gefühl der Unangemessenheit. Egal, was ich mache, es wird immer irgendwie falsch und rassistisch sein, nach deren Maßstäben. Das Gefühl einer Blockade entsteht. Was soll ich denn jetzt tun oder sagen? Die Affektforschung bezeichnet das mit dem Begriff Impasse, Hemmung, Blockade, Sackgasse. Das Flowchart-Meme bietet die Draufsicht auf diese Sackgasse, auf das eingebildete Stottern im Diskurs, auf die Zwickmühle. So fühlt man sich nicht verstanden und zugleich clever. Es hört sich an wie eine existenzielle Krise, muss ich jetzt mal wirklich anmerken. Aber schön, dass er sich so öffnet, dem Leser gegenüber. Hm. Aus Neo ist eine Neofaschistin geworden, die durch eine Art Dauererkenntnis rote Pillen schluckt und zur erwachten Umdeuterin der Welt wird. Was haben solche Sätze in dem wissenschaftlichen Buch zu suchen? Das ist genau das, was du kritisierst. Du arbeitest mit Emotionen, du peitschst deine Leser auf, du benutzt Bilder aus Filmen hier, um das irgendwie, das ist so billig. Genau. Und er ironisiert irgendwie rum und hackt auf Männern rum auch und solche Sachen. Ja. Finde ich echt schwach. Metapolitik meint also die Beeinflussung und Vorstrukturierung der Alltagserfahrung von Subjekten. Ziel der Metapolitik sei nicht nur eine Akzeptanz für den weichgezeichneten Rassismusbegriff Ethnopluralismus zu schaffen. Vor allem sollen Begriffe wie Vielfalt oder Rassismus bereits im Alltagsgebrauch verdächtig und affektprovozierend gestellt sein. Metapolitik zielt darauf, bestimmte Begriffe gefühlsmäßig neu zu ummanteln. Widerstand, Identität, Meinungsfreiheit. Alles Begriffe, die die Rechte in den letzten Dekaden erfolgreich emotional besetzt hat. Also ich glaube, aus gezielte Metapolitik kann keiner machen irgendwie. Da werden Themen aufgegriffen, die werden bearbeitet und dann stellen Leute ihre Sichtweisen dar. Das ist doch keine gezielte Metapolitik, sowas, das geht überhaupt nicht. Ja, aber Meinungsfreiheit, wenn man die den Rechten überlässt, was erwartet man denn? Wenn man Gamergate mit einer linken Front niederschreibt und dann kommt ein rechter Journalist und sagt, erzählt mir mal eure Geschichte. Was erwartet ihr denn dann? Dass wir alle rumschreien und sagen, wir lassen uns lieber verleumden, als in diesem Magazin von dem Juden zu erscheinen, was der gegründet hat. Ja, das ist ja rechts. Und Affekttheorie stellt... Affekttheorie stellt eine Heuristik bereit, die sich besonders zur Beschreibung metapolitischer Effekte und Strategien im Netz eignet. Ich werde die Methode im nächsten Teil durch drei Beispiele unterfüttern. Diese Beispiele zeichnen den oben beschriebenen Weg vom diffusen Affekt zur Atmosphäre nach, weiter zur Gegenrealität und Gegenerfahrung bis hin zur kohärenten Ideologie. Entschuldigung, ich habe keine kohärente Ideologie. Ja, diffuser Affekt. Ich kenne mich. Wenn ich über diffuser Effekt nachdenke, dann kommt mir so eine Überschrift wie alle Gamer sind tot. Kommt mir da in Gedanken. Das ist ein diffuser Effekt. Das sind Wege, die UserInnen der alternativen Rechten gehen oder gehen können, vom diffusen Unwohlsein zum alternativen Weltbild, vom Affekt zur Ideologie. Ich entwerfe damit ein Gegenbild zu der gängigen Ansicht, dass Rechtsradikalismus nur mittels Verführung durch autoritäre Führer entsteht. Rechts wird man weder qua Geburt noch durch Gehirnwäsche im neonazistischen Geheimbund. Radikalisierung vollzieht sich banal, das heißt viel weniger außerordentlich. Rechts sein bedeutet für immer mehr Menschen, vor allem Weiße, vor allem Männer, eine Orientierungshilfe. Rechte Gefühle kommen nicht als infektiöses Gedankengut von oben, sondern entfalten sich bottom-up als Plausibilisierung eines unübersichtlichen Alltags. Ja, ich würde sagen, das ist Projektion im höchsten Sinne. Also, weil ich meine, dieses ganze Ding von wegen, dass überall der Faschismus lauert und so, das ist doch diffus. Und dann den Leuten erklären, so, ja, hier ganze Marktwirtschaft und so ist alles nur gesteuert und gelenkt und um euch zu unterjochen und ganze Geschlecht ist nur konstruiert, um euch zu unterjochen und da wird es dann konkret und dann am Ende haben wir dann hier Antifaschismus ist der Hammer und schöne Demonstration in Leipzig. Und ja, Überzeugung, dass man irgendwie gewalttätig werden muss, weil ja unsere ganzen Sicherheitsbehörden ja auch alle unterwandert sind und weil ja auch unsere ganzen Politiker alle quasi schon halb rechts sind, vor allen Dingen die Liberalen, die sind ja total, ne, die wollen ja auf jeden Fall autoritäre Politik dann haben, das ist ja klar, ne, also ja. Geschlecht ist Motor und primärer Aktionsraum der alternativen Rechten. Gender ist ein endloser, intimer und zugleich öffentlichkeitswirksamer Generator von Krisen, Krisenmomenten und Schnittstellen von Macht, persönlicher Erfahrung und Befindlichkeit. Die alternative Rechte adaptiert die klassische Losung des Feminismus, das Persönliche ist politisch, und wendet sie gegen die eigentliche Intention, gleiche Relevanz für den weiblich kodierten Privatraum und die patriarchalen Öffentlichkeiten zu beanspruchen. Gleiche Relevanz. Ja, guck dir mal das ganze Gewäsch an, was deine Journalistenkollegen da alle so von sich geben mit diesem Prisma. Das sind alles nur Befindlichkeiten. Von früh bis spät. Und zählen, wer da welche Geschlechtsteile hat und so. Und dann vergleich das mal mit Männern in der Politik. Oder irgendwo bei Social Media oder so. Wie viele Leute du da hast, die von früh bis spät nur von Männerkram reden. Vergleich das mal. Und dann rechne mal die ganzen von denen raus, die darüber reden, dass die Frauen über ihren Krempel reden. Und da hast du überhaupt keine mehr. Auf dem Boden des Geschlechts lassen sich die alltäglichen Affekte gut kultivieren, die die alternative Rechte für ihre Agitation und Propaganda züchtet. Ja, dann hat er hier einen ganzen Artikel über diese Aktion It's okay to be white. Weiß nicht, ob ihr euch erinnert, gerade, also wahrscheinlich die Affen schon, aber die Zuschauer vielleicht nicht. Da hat jemand dann über 4chan oder irgendwas haben die Leute sich verabredet und auf dem Unicampus halt diese It's okay to be white Poster aufgehängt. Und das war eine geplante Aktion, um Leute zu triggern, und es hat funktioniert, und das wirft er ihnen hier vor, und das ist halt auch schon ja, ein Schritt auf dem Weg in den affektiven Faschismus. Ja, das ist total lustig, weil was die Leute ja damit vorführen wollten, ist, dass alleine die Aussage, es ist okay, weiß zu sein, von den Leuten als rassistisch verstanden wird. Und dann Ja, kommt aber hier. Chris, so geht die Herstellung von unpopulären Meinungen. Der metapolitische Kern der Aktion liegt in der präzisen Wahl des Begriffs okay. Die Aussage It's okay mutet harmlos an und beweist genau dadurch die Brutalität einer angeblichen Zensur, die wohlgemerkt nie stattfand. Ja, nee, ja. Du wurdest damit vorgeführt, kritischer Rassist. Im Endeffekt sind es aber doch hauptsächlich, was er so meint, dann die Narrative. Das heißt, irgendwie so ein Thema, das stößt dann irgendwie auf so Argumente, auf so Endargumente. Oder hauptsächlich ist das dann die Meinung, ob es stimmt. Und das wird dann irgendwie dann durch ein neues widerlegt. Das ist dann vielleicht nicht das neue Narrativ, aber ja, so wechselt sich das ab. Das geht doch in alle Richtungen. Das ist ja nicht nur rechts, sondern einer, was sagt, was vorher noch keiner gesagt hat. Doch, wenn es nicht progressiv ist, schon. Wenn es nicht offensichtlich progressiv ist, meinst du? Alles andere wird ja auch dann anders verstanden. It's okay to be white, wollte einen Präzedenzfall schaffen, der den vermeintlichen Totalitarismus und den anti-weißen Rassismus der Öffentlichkeit, gleichgesetzt mit die Linke, die Medien, Political Correctness und so weiter, beweisen und so als Faktizität erscheinen lassen konnte. Ja, hat ja Nein! funktioniert, weil man ja jetzt Nein, auch. hat er nicht mal. Es hat einfach gezeigt, dass es Leute gibt, die auf sowas ab. die wirklich so tief mit dem Kopf im eigenen Arsch stecken, dass sie darauf angesprungen sind. Das hat das gezeigt. Ja, eben. Es ist ja nicht jeder Genderwissenschaftler auf der Welt aufgestanden und hat Zeta und Mordio geschrien. Nee, nur die Stricke. Nur ein paar Bescheuerte waren das. Ja, die in ihrem ganzen Buch ein ganzes Kapitel dem Kram widmen, wie arschverletzt sie sind. Es gibt weltweit eine Einheit des rassistischen Bewusstseins im Hass auf den weißen Mann. Das twittert der emeritierte Professor Norbert Beuels am 11. September 2018. Der Weg vom 4chan-Troll zur Rassistin, zum AfD-Funktionärin, zur konservativen Intellektuellen ist nicht weit, wenn es überhaupt einen Weg braucht. Zack, Faschist, der Norbert. Ich habe den immer gern gelesen. Aber jetzt werde ich ihm auf Twitter entfolgen und ihm nochmal schreiben, dass ich das nicht gut finde. Dass er jetzt Faschist ist, ja. Ich glaube nicht, dass irgendwo eine klare Grenze zwischen normal und radikalisiert zu finden wäre. Ja, upsi. Das liegt an deinem Umfeld. Kann ich das bitte unter was über Muslime schreiben, Daddy Strick? Ich glaube nicht, dass es eine Grenze zwischen normal und radikal... Hallo, Herr Strick! Das liegt an ihrem universitären Umfeld, an ihrer Disziplin. Rassist. Das gemeinsam Beunruhigende von Bolz und 4chan liegt in der diskursiven Gewinnmarge solcher Störmanöver, im affektiven Reingewinn. Die gängigen Studien zum Rechtspopulismus übersehen diese meistens. Die Umwertung von Weißsein und Mannsein zur verfolgten, diskriminierten und unterdrückten Minderheit. Gott, Das ist schon so eine Opferolympiade, die er da ausruft. Das ist ein Strohmann, das ist ein verfickter Strohmann. Es ist ja nicht so, dass ich mich verfolgt fühle oder diskriminiert. Ich merke nur, das Klima wird unfreundlich und ich habe keinen Bock drauf. Und schon gar nicht, wenn man das mit irgendwelchen quasi religiösen Papieren irgendwie mir... Ich glaube halt nicht an die heilige Judith Butler. Tut mir leid. Ja, und dann wird natürlich gesagt, ja, ihr wisst ja, die ganzen Sachen... Die ihr sagt, die hat auch der Breivik gesagt. Ne? Kulturmarxismus, ne? Und so. Ja, ist das wirklich ein Argument? Ist das wirklich ein Argument, irgendwie zu sagen, ja, da war ein durchgeknallter, es gibt mehr Durchgeknallte auch unter den Nazis, ja. Aber nicht jeder, der die gleichen Punkte vertritt wie diese Leute, steckt mit denen unter einer Decke oder hat eine Verbindung zu denen. Ist das nicht genau der Kulturmarxismus, dass man andauernd das überall reinliest und sieht und so? Was da vielleicht gar nicht ist? Dass man es überall rein projiziert, das ja, definitiv, ja. Auf jeden Fall. Und Kulturmarxismus. Das tut er wirklich. Neben der Unschärfe der Feindbestimmung fehlt auch die Information, was genau gegen den Angriff verteidigt werden muss. Nationales Erbe, Souveränität, weiße Kultur. Für die Umstehenden übersetzen sich diese Gebilde zurück in intime Gefährdungs- und Widerstandsmomente, die leichter identifizierbar sind und mit denen flexibler agiert werden kann. Sich okay fühlen, breitbeinig sitzen, Ladies Night, aufstehen bei der Hymne und so weiter. Ja, genau. Wir reden hier von Internetkultur und dann kommst du uns mit Nationalismus. Denk mal darüber nach. Die Schlagworte und Szenerien wechseln. Political Correctness, Antifa, Feminismus, Identitätspolitik, Cancel Culture, Multikulturalismus, Postkolonialismus, Kulturmarxismus und so weiter. Alles kann metapolitisch zum Beweis aufgeblasen werden. Star Wars, kniende FootballspielerInnen, schwarze Menschen in der Werbung, Frauen im Vorstand, jüdische Menschen in Medienkonzernen oder Politik, Trans-Menschen in binären Toiletten und nicht-binären Toiletten. Für manche ist es die Taktik der deutschen Fußballnationalmannschaft der Herren, wie die Schriften des Mörders von Hanau zeigen, der am 20. Februar 2020 9 Menschen getötet hat. Ja, was ist denn eigentlich nochmal mit der Valerie Solanas los? Oder der Raff. Die Kulturwissenschaftlerin Anna Teixeira Pinto verweist darauf, dass solche Theoriebildungen wie eine Art Poor Man's Marxism funktionieren. Sie riechen nach Systemkritik, bieten aber statt materialistischer Analyse und Vorschlägen nur das an, was Pinto a slippage into sheer theme and content nennt. Es gäbe eine Krise der Weltwirklichkeit und ein feindliches System, dessen einziges Ziel die ideologische Selbsterhaltung sei. Wofür genau diese Maschinen in der Matrix arbeiten, ist in diesem Genre immer gleichgültig. Wer die bedrohte Gruppe ist, stellt sich von selbst ein. Zum einen alle, die bestimmte ideologische Realitätsverzerrungen wahrnehmen möchten, also Gender Studies zum Beispiel, um ihre Alltagsbeobachtungen besser einzusortieren und sich damit zu orientieren. Zum anderen jene, die sich diffus, aber eindeutig irgendwie entmachtet und marginalisiert fühlen. Es geht also im letzten Schritt um Gewinne an erstens Orientierung, zweitens Anerkennung als Betroffene und drittens Handlungsmacht. Was läuft für die Theorieinteressierten im Sprung von Gefühlen, vom Gefühl zur Gegentheorie mit? In wenigen Diskursfeldern konnten und können Mehrheitsmenschen, Weiße und Männer, ihre diffusen Gefühle der Nicht-Okayness besser in Freiheitskämpfe umwandeln, als in Diskussionen um Political Correctness und seinem derzeitigen Ersatzgebilde, der Cancel Culture. Soylent Green ist Mehrheitsmensch. Das ist wirklich... Sieht man solche Maximen als Ideologien bzw. Formen der Gedankenkontrolle, ist die bösartige Weltverzerrung durch exzessive Ideologie bereits gegeben und der Kampf um die Existenz, freies Denken gegen Ideologie, bereits angenommen. Noch ein Nachsatz zum Antifaschismus der alternativen Rechten. Eine gängige These der Extremismusforschung lautet, dass Neonazis sich heute linker Ikonografien bedienen. Die hier genannten Beispiele zeigen etwas anderes. Die Gesten linker Kritik und deren emanzipativer Arbeit werden übernommen, ohne die Inhalte zu registrieren. Die alternative Rechte ist eine leere Doublette, ein Double dessen, was oft als linke Identitätspolitik und Hegemoniekritik kurzgeschrieben wird. Aufgrund dieser bösartigen Mimikrie, über die noch zu sprechen ist, sieht es für viele so aus, als ob Identitätspolitik Schuld am Aufstieg der Rechten wäre. Political Correctness hätte den Rechtsruck hervorgebracht und die Rechte reagiere lediglich auf die Gedankenkontrolle oder Hegemonie. Black Lives Matter habe All Lives Matter erst nötig gemacht, schlussfolgert man im falschen Gerechtigkeitssinn. Dem ist nicht so. Identitätspolitik kontrolliert niemanden. Sie macht Unsichtbares sichtbar und diskutierbar. Zum Beispiel die systematische Abwertung, Vernichtung und Stillstellung schwarzen Lebens in den USA oder in Europa, historisch und aktuell. Dazu kann viel gelesen werden. Ja, da bin ich überzeugt. Niemand ist unfreier durch Identity Politics, Gender Theory, Queer Politics, Feminismus, Black Lives Matter und Rassismuskritik. Nicht mal die Rassistin oder der Chauvinist. Alle, auch die GegnerInnen, gewinnen an Freiheit. Sie bekommen neue Antworten auf ihre Meinungen und einen größeren wo ist jetzt der Rest vom Absatz hin? Einen größeren einen größeren was denn jetzt? Da fällt mir noch was ein zu... Warte, einen größeren Resonanzraum, mehr Wissen und Informationen darüber, was Gesellschaft ist und wie sie funktioniert. Ja, danke. Das ist so viel wie educate yourself, Shitlord. Sonst nichts. Ihr müsst einfach nur die Sachen fressen, die wir euch vorkauen und dann verinnerlichen. Gegen jeden Brechreiz verinnerlichen und dann wird es schon. Und dann werdet ihr sehen, euch geht's viel besser danach, wenn ihr so seid wie wir. Die alternative Rechte hat genau das verstanden. Sie hat in diesem kritischen Wissen neue, effiziente Reibungsflächen, Entfaltungsräume und Codewörter für ihre alte Scheiße gefunden. Sie hat Updates gefunden, durch die Faschismus nicht mehr herrenmenschig, sondern als Feminismuskritik und Männerrechtebewegung auftreten kann. Besser noch, als weiße, männliche und patriotische Identitätspolitik von unten. Eine Graswurzelbewegung vom kleinsten Forum bis zum Präsidenten. Faschismus 2.0. Rechte Gefühle lassen sich so an jeder Ecke trefflich produzieren und verbreiten. Diese FaschistInnen sind damit etwas geworden, was ihnen der bürgerlich-liberale Diskurs mit seiner Distanzhaltung nicht zugestehen kann. Sie sind reflexiv geworden. Damit komme ich zum notwendigen Begriff des reflexiven Faschismus. Ja, und da ist ja der reflexive Faschismus, an dem wir alle leiden. Ja, und er reflektiert immer und reagiert immer mit irgendwelchen antrainierten Affekten oder so, ja. Ist das wie beim Doktor, wenn er dir aufs Knie haut, du kannst nichts dagegen tun, ein unwilliger Effekt, oder wie? Ja, also da sagt jemand, Frauen müssen mehr gefördert werden und dann zack, schon geht dein Knie und du sagst, aber was ist mit den Männern? Das ist keine Gerechtigkeit, Preis, das ist reflexiver Faschismus, merkt ihr das endlich? Ja, ich hätte auch Ärztin sagen müssen. Ärztin und oder sonst irgendwas. Genau, wenn so ein Stricker vorbeikommt und sagt, hier, mein Rassismus, den bitte mal institutionalisieren. Und wenn er dir sagt, Mund auf, mein Rassismus, der kommt jetzt rein, so, den stopfe ich jetzt in die Kehle und du wirkst, dann ist das reflexiver Faschismus. Die gegenwärtige Explosion neuer Faschismen hat Formen angenommen, deren Gestalt durchaus nicht vorhersagbar war. Eine Explosion neuer Faschismen ist, also... Er könnte auch bei den Geisterjägern oder so mitspielen, ne? Er sieht überall Gespenster. Ein Gespenst geht um in Europa. Ja. Also. Sag mal noch was zu dem Teil mit dem Gamergate. Komm. Ja, da, ich bin gleich soweit. Der reflexive Faschismus besetzt damit die Gesten und Signaturen jener Politiken, die sich gegen die institutionalisierten Vernichtungsprojekte Faschismus und Kolonialismus gebildet haben. Die Identitätspolitik, die Antihegemonie, die politische und manifeste Repräsentation von Minderheiten und auch den Antifaschismus. Der Faschismus besetzt den Antifaschismus. Goten, die ins Land der Goten eindringen wollen. Und das, ich meine, auch dieses so tun, als wäre Identitätspolitik ein inhärent linkes Ding. Ich meine, das haben schon die Römer haben schon gesagt, wir sind Römer, ihr seid irgendwie nicht Römer. Die Griechen haben alle, die keine Griechen waren, Barbaren genannt. Ja. Ich meine, und jetzt kommt ihr daher und sagt, ja, aber die Rechten haben unsere Kriterien und unser Bla übernommen oder was? Man muss der alternativen Rechten nicht Teleweits Männerfantasien, ach, der Herr Teleweit, guten Abend, oder Ecos Urfaschismus hinterhertragen, um sie als Neofaschismus erklärbar und vielleicht verbietbar zu machen. Die Kontinuitäten sind offensichtlich. Offensichtlich, ja. Also ich bin dafür, dass wir diesen Rassismus von so Strickern hier verbieten. Ich glaube, da wäre der Freiheit mehr mit getan. Nee, ich will ihm nicht verbieten, den Unsinn zu veröffentlichen. Soll er ruhig machen, aber ich hätte ganz gerne, dass so eine kritische Ausgabe davon erscheint. Weißt du, wo Leute irgendwie angemarkert haben und sagen, Blödsinn, Unsinn, Falschbehauptung. Ja, so wie bei Mein Kampf mit Anmerkungen. Oh, das habe ich extra nicht gesagt. Mann, Mammon. Entschuldigung. Warum? Wird das rausgeschnitten, gelöscht oder was dann? Gott. Die Theorie des reflexiven Faschismus versteht gegenwärtige rechte Bewegungen als Gefühlskraftwerke. Sie produzieren Affekte der Bedrohung und Gefährdung für weiße Populationen in der mehrheitsweißen Gesellschaft. Sind die wenigstens CO2-neutral, Simon? Ja, aus 100% glücklichen, eingebildeten Kühen. Von Ulrich Beck kommt eine hilfreiche Überlegung. Die Anschlussfähigkeit dieses Faschismus steigt deswegen exponentiell an, weil er die Sprache der postmodernen Risikogesellschaft spricht. Ja, wer hat die denn angeschleppt? Gott. Zwei Hauptblöcke der Gefährdung, die die Rechten so als Gespenster an die Wand malen, sind übrigens Meinungsäußerung als Risiko und der große Austausch. Stehen einfach so nebeneinander. Meinungsäußerung als Risiko, also sowas, ja, was er die ganze Zeit hier meint. Statt abstrakter Meinungsfreiheit geht es rechter Gefühlspolitik darum, ihre Äußerungen als prekär, bedroht oder marginalisiert darzustellen. Politik korrekt ist Meinungsdiktatur, die Rede von realer oder möglicher Zensur und das oben erläuterte Schema der unpopulären Meinung sind die Hauptmodalitäten von rechten Äußerungen. Und deswegen eine sollten wir das alles verbieten. Oder wie? Wäre sicherlich besser, ne? Ich glaube auch. Dieser mikrologische Faschismus produziert und streut Erzählungen, Positionen und Affekte, in denen sich Subjekte als Betroffene erkennen können, habe ich ja noch nie gehört, betroffen von einer rassistischen Verdrängung, geschlechtlichen Gefährdungen oder einer kulturellen Prekarisierung. Reflexiver Faschismus bildet Mikrofaschismen. Mikroaggressionen ist dann die Steigerung Mikrofaschismen oder was? Kritik weißer und männlicher Privilegierung, dekonstruktive Kritiken von Überlegenheitsdiskursen, Universalismuskritik, die komplexitätsmoderierenden Umgangsformen der Political Correctness, die um den Begriff Diversität gruppierten Repräsentationspolitiken, die Liste ließe sich fortsetzen. Das sind die Beispiele für soziale und politische Maßnahmen, die im rechten Diskurs als Mehrheitsrisiken vor allem fühlbar werden. Ja. Fühlbar, die kann man einatmen oder das Mikrofaschismen. Nee, da, ja, oder man ahnt sie empirisch, nehme ich an. Ich erinnere an die Orchestermusiker, an die, wie viel waren es? Ich glaube 12 Stück vom London Opera Dingsbums, für die Mehrheitsrisiken fühlbar geworden sind, als sie ihre Jobs verloren haben, weil sie weiß waren. Ja, das ist ja nur ein Beispiel, anekdotische, ich höre die Ingrid schon, aber nee. Es gibt diese Beispiele und deswegen muss man sich damit auseinandersetzen, ob Diversität halt, das muss diskutabel sein. Das geht einfach nicht zu sagen, ja, wer Diversität kritisch gegenübersteht, kann ja nichts dafür, der Arme. Wer die Glocke klingelt, ist ein Faschist. Es sind besonders institutionalisierte Antidiskriminierungsmaßnahmen, also Diversity Mainstreaming, Affirmative Action, Political Correctness, Gendersternchen, die im reflexiven Faschismus zum omnipräsenten Risiko für Weiße und Männer aufgeschäumt werden. Nein, sie werden zum Risiko für Demokratie, Freiheit und freie Meinungsäußerung und freien Austausch von Ideen aufgeschäumt, wenn zu überhaupt irgendwas aufgeschäumt wird. Aufgeschäumt wird da überhaupt nichts. Diese ganzen Debatten sind aufgeschäumt, selber schon. Und teilweise halt auch Verleumdung von der Sprache und von unserem ganzen Zusammensein hier. In unserer ganzen Gesellschaft, indem man irgendwie behauptet, dass das anders alles nicht machbar wäre, dass es mit Freiheit alles nicht geht, sondern dass wir das alles von oben herab mit Plangesellschaft irgendwie alles herstellen müssen, weil ja ansonsten nur Ungerechtigkeit herrscht und ja, das ist ja gerade das Ding. Ja, also ja, weil dann brauchen wir nachher gar keine Genderwissenschaftler oder irgendwelche super Schlauen, die uns erzählen, wie es alles wirklich ist. Und dass die Leute, können wir nicht einfach die Welt so sehen, wie sie ist, dass die halt eben alle verblendet sind und deswegen brauchen wir unsere super tollen Experten, weil ansonsten Faschismus. Und dann leiden die Leute. Können wir nicht die Mikrofaschismen irgendwie mit Hirschquelle in so kleine Gläschen, dann schüttelt man die und aktiviert die und verdünnt die immer weiter und dann nimmt jeder eine Ampulle Mikrofaschismus und dann ist doch wieder gut. Ja. So eine Maske auf. Die Rechtsdrehenden, ja. Eine Fundamentalkritik von Frauenquoten oder des Feminismus steht schon bereit, bevor irgendetwas in der Richtung gesagt wurde. Verlust und Gefährdung. Ja, weil das ja auch offensichtlich ist, dass diese Dinge falsch sind. Weil man da nämlich, weil ihr da nämlich beweisen müsst, dass wir das unbedingt brauchen. Ihr müsst es beweisen. Tut mir leid. Da muss man nicht das Gegenteil beweisen. Ihr seid die, die da stehen und sagen, es geht nicht. Wir können die Freiheit, das können wir uns nicht erlauben. Wir müssen das alles jetzt regeln und so. Und deswegen müsst ihr belegen, warum. Und da kommt ihr die ganze Zeit, guck dir doch mal die Ergebnisse an. Die Ergebnisse gefallen mir nicht. Und deswegen, leider war der Faschismus. Glaub mir einfach, du reflexiver, gefühlsmäßiger Typ. Faschismus. Ja, du stellst irgendwie mit jemandem und quatschst ein bisschen so ungefähr, sagst ein bisschen deine Meinung und der Ding die ganze Zeit irgendwie, boah, was Faschist, ja, das faschistische Narrativ und das Narrativ und irgendwie Punkt Nummer 13 abgehakt und was weiß ich. Also, ja, unfair. Zersitzend. Verluste und Gefährdungen deutscher Kultur und individueller weißer Sicherheit durch nicht weiße Menschen können erfüllt werden, bevor man überhaupt aus dem Haus geht. Die Kommentarspalten des digitalen Raums sind voll von solchen Gefährdungsgefühlen, die völlig ohne Empirie oder Anlass auskommen und beides auch nicht vermissen. Ja, ist nett, ne? Einfach mal allen Leuten, die irgendwas äußern, was dem Simon gegen Strich geht, zu unterstellen, dass sie keine Empirie haben. Ja, aber für dieses ganze Rumgeplärre über Weisheit, dafür gibt es Empirie oder was? Das ist alles logisch oder wie? Das ist alles belegt oder PKS was? PKS oder so. Wenn weiß sein oder deutsch sein, Mann sein und so weiter als Risikoposition hergestellt werden, resultiert daraus nicht nur ein Rechtsruck hin zu mehr Nationalismus oder zu konservativer Politik. Vielmehr wird ein rassistisches und chauvinistisches Fass ohne Boden geöffnet, dessen Sicherheits- und Validierungsbedürfnisse nicht zu befriedigen sind. Also wenn das jetzt so wäre, dass die Leute irgendwie alle sozusagen das Verschwinden von Weißen beklagen würden oder so, dann wäre das ja vielleicht auch ein Punkt. Aber die meisten beklagen ja eher, dass da irgendwas, also ja unrealistische Bilder gezeichnet werden, zum Beispiel in Presse und Medien und Werbung und so weiter. Ich finde, das ist eine falsche Analyse, was er da gesagt hat. Gefährdungsgefühle sind eine endlose und beliebte Ressource der Selbstdarstellung. Sie treffen auf nahezu endlose Akzeptanz, gerade wenn sie von Mehrheiten reklamiert werden. Wer sich angesichts eines als überfordert empfundenen gesellschaftlichen Wandels auf der Verliererseite wähnt, ist deshalb noch kein Rassist, sagte Wolfgang Schäuble während der Bundestagsdebatte zum Rechtsterrorismus, 2 Wochen nach den 9 Morden von Hanau, warum seid ihr alle so unehrlich? Ich meine, du hast das Manifest von dem Typ schon erwähnt. Du weißt, dass er geglaubt hat, dass der CIA in seinem Kopf irgendwie einen Beeper sitzen hat, der ihm Sachen eingibt und der seine Pläne liest. Und er wollte irgendwie die Mannschaftsaufstellung der Nationalmannschaft beeinflussen. Warum musst du den jetzt hier zu Rechtsterrorismus rühren? Der hatte einfach auch einen Schatten, der Typ. Wer Butler ernst nimmt, ne? Ja, aber ich meine, den Attentäter von Würzburg, da ist es halt psychisch. Aber bei jemandem hier, ich habe von dem Attentäter von Würzburg nichts in dem Detail gehört darum, was die Gründe sind, dass diese Entscheidung getroffen worden ist. Aber bei den Morden von Hanau sind diese Gründe halt, weil der Typ das veröffentlicht hat und es kursiert ist, relativ offen nachzulesen. Der Typ war verrückt. Es gibt endlose Geduld für sich fremdfühlende Weiße und Männer, die mitunter zur Waffe greifen. Was ist das für eine Unterstellung, Simon? Endlose Geduld für Menschen, die zur Waffe greifen. An welcher Stelle zeigt sich die denn im Schützenverein oder was meint er? Das ist doch lächerlich. Also wirklich, ich hätte nicht mitgekriegt, dass irgendwer hier endlose Geduld zum Beispiel für den Typen aus der Tankstelle aufbringt, der den armen jungen Mann erschossen hat, weil er eine Maske tragen sollte, der Vollidiot. Wüsste ich nicht. Es ist wirklich die Unehrlichkeit in diesem Buch, die stinkt. Es tut mir leid. Oder wenn sie ohne Unterlass ihre rassistischen Aufregungen und Relativierungen in die sozialen Medien schreiben und so das verwertbare Grundmaterial der Social-Media-Konzerne bereitstellen. Ja, weil das ja nur Rechte machen, ne? Irgendwelche Aufregungen und Relativierungen ins Netz scheißen. Das sind nur die Rechten, die das Grundmaterial her. Oder ja, meinst du einfach, dass das Linke Content nicht verwertbar ist? Generell ist User-Generated Content ist ein Nazi. Ne? Ja, und vor allen Dingen Master Dia, ganze Gruppen da, das ist doch nichts anderes, was sie von früh bis spät machen, rumbitchen auf Twitter über die Ungerechtigkeiten dieser Welt, der angeblichen. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Motivation, die man dann dahinter reinlesen kann. Hast du ja auch schon angedeutet, diesen Selbsterhaltungstrieb, ne? Dass man das auch nur, wenn man solche Jobs und so Leute auch nur braucht, wenn das wirklich ganz schlimm ist und so. Und dann muss man das natürlich auch schon sagen, dass es schlimm ist und bestätigen und hinzeigen und so. Die Wählergruppe, die für ein Deutschland in den Grenzen von 1938 stimmen möchte, ist mit Sicherheit kleiner als jene, die sich als bedroht und entmündigt von Affirmative Action, Political Correctness, Feminismus, Frauenquote, Postmoderne oder Migration empfindet. Hier sind signifikante, das heißt wahlentscheidende Minderheiten, wenn nicht Mehrheiten im Wartemodus. Rechtliche Regelungen in Deutschland erlauben die strafrechtliche Verfolgung von Referenzen auf den Nationalsozialismus. Wie aber ein Risikodiskurs zu biodeutscher Identität, männlicher Deprivilegierung oder auch weißer Kultur bekämpft werden kann, ist gegenwärtig nicht klar. Gott, die Totalitarität, der Totalitarismus suppt aus jeder Pore dieses Buches. Ich würde sie so gern alle, die würde ich verbieten und einsperren und weg. Und wer nochmal sagt, irgendwie es gibt nur zwei Geschlechter, den schlage ich persönlich. Kleines Stück. Es ist wirklich, also, ich finde es unappetitlich, wirklich. Im reflexiven Faschismus droht nicht ein Revisionismus der Geschlechterrollen oder die Wiedereinführung alter Rassenmodelle. Was rumort, ist ein bodenloses Fass von Forderungen nach mehr weißer und männlicher Präsenz, mehr weißen und männlichen Zukünften und Sicherheiten. Fuck, weil es nicht jedem Menschen um Zukunft und Sicherheit geht, ne, Simon? Und alle anderen dürfen sich auch darum bemühen, aber nicht diese weißen Männer, diese. Ja, das ist halt eben das Ding. Die wollen natürlich diese Leute halt haben und die wollen die auch sauer haben und so, aber die regen sich halt drüber auf, dass die dann nicht für sie arbeiten. Das lese ich da auch raus. Weil es wäre halt cool, wenn die jetzt natürlich eine kommunistische Revolution machen würden oder so, dann wäre es natürlich geil, ne? Aber ja, sich über ihre super tollen Gesellschaftsumwälzungen aufzuregen im Internet, das können wir ja nicht haben. Das ist ja Faschismus. Es wird eine innere Frontlinie gebildet, an der eine kulturell und politisch gewollte Senkung weißer Reproduktionsraten imaginiert wird. Ins Werk gesetzt wird diese Senkung durch Feminismus, Normalisierung von Homosexualität, Gender- und Queer-Studies und auch das Aufregerthema der Frühsexualisierung von Kleinkindern. Sie alle seien an einer konzertierten Zerstörung von Familie, Geschlechtsnormen und Kultur beteiligt. Nun ja, wer so Sachen sagt wie Familie, Keimzelle des Faschismus, wer die Geschlechtsnormen auflösen und am liebsten in die Tonne haben möchte und wer die Kultur halt ständig nur maßregeln und bereinigen will, da könnte man schon drauf kommen, dass da irgendwas bedroht ist. Aber natürlich wird es lächerlich gemacht. Also, Pippi Langstrumpf, das ist der Hügel, auf dem ihr sterben wollt. Ja. Und natürlich ist das alles auch mit Antisemitismus. Ne? Mit Antisemitismus schön verdrahtet. Weil es gibt nämlich auch judenfeindliche Memes. Und das zeigt ja ganz klar, dass alle, die was irgendwie gegen Frauen haben, auch was gegen Juden haben und so weiter und so fort. Und so. Puh, jetzt haben wir fast 2 Stunden durch. Wir sind noch nicht mal bei einem Drittel des Buchs. Ne? Ich sollte noch was zu Gamergate sagen, hat der Mama gesagt. Ich glaube, das machen wir dann mal so als Abschlussveranstaltung. Und aber das bedeutet jetzt aber nicht, dass er noch so viel mehr Beispiele hat oder so, oder? Doch. Da kommen noch ganz viele Sachen. Also ich kann mal so einen kleinen Rundblick geben. Also es gibt schon ein paar Leute, die machen was, könnte man jetzt so abschließend sagen. Aber irgendwie eigentlich listet er da auch viele, viele Einzelfälle auf. Und ja, es kommen dann im späteren Verlauf nach diesem einleitenden Teil, in dem wir immer noch sind, wo er seine theoretischen Grenzen sozusagen absteckt, kommen 15 Vignetten, wie er es nennt. Das sind seiner Meinung nach Punktierungen der gewaltigen und heterogenen Wetterblase des reflexiven Faschismus, die seit mindestens einem Jahrzehnt durch westliche Gesellschaften und ihre digitalen Spiegelungen tobt. Mein Beobachtungszeitraum begann 2014 mit Gamergate und dauert an. Naja. Ja, das wird er sich ja schon geoutet im Endeffekt, dass seine Beobachtung daran besteht, dass er irgendwelche Anti-Gamergate-Kommentatoren halt toll findet. Absolut. Und absolut. Das, hier das ist auch nur. Ja, bei Gamergate ist es vor allem halt auch eine ganz gezielte Weglassung. Aber ich wollte noch kurz zusammenfassen, bevor wir dahin kommen. Es ergeht sich zum Beispiel auch am Grievance Studies Hoax. Darüber gibt es ein Kapitel. Und alles, was das Kapitel im Endeffekt sagt, ist, die sind so doof, die dachten, nur weil man ihre Sachen annimmt, die ja die Sprache von dem Kram einfach nur kopiert haben, ja, könnten die beweisen, dass das alles sinnlos ist. Habe ich so von Bogosian und Black Rose und Lindsay nicht gehört. Aber so interpretiert der Herr Strick das offensichtlich. Ja, was ich vor allem gehört habe von Lindsay war, dass sie ihm teilweise gesagt haben, dass er das falsch gemacht hat, insofern, dass wenn sie jetzt was geschrieben haben und da als Fazit quasi hatten, dass man sich vertragen muss, dass sie dann gesagt haben, nee, das geht aber nicht. Das Fazit muss irgendwie sein, dass das alles ganz furchtbar ist und jetzt hier mal irgendwie, keine Ahnung, die Identität der unterdrückten Minderheiten jetzt mehr gefestigt werden muss und die da irgendwie mehr drauf pochen müssen, dass sie hier irgendwie jetzt einen Ausgleich kriegen und so. Also immer, ne, es darf nicht auf, wir müssen uns vertragen und wir müssen irgendwie eine Gemeinschaft finden gehen, sondern es muss auf Spaltung, Trennung und auf ja, Anspruchshaltung, die daraus erwächst, weil wir ja so unterdrückt sind und jetzt müssen wir halt eben kämpfen, Kultur ändern und einfordern, was uns angeblich irgendwie zusteht von anderen Leuten. Ne? Und das ist Gift für die Gesellschaft, das ist schädlich und nicht diesen Bullshit, von dem du hier redest. Stricky. Wir müssen eine gemeinsame Lösung finden, die auch meine Meinung dann voll beinhaltet oder so. Dann gibt es einen Artikel, praktisch einen Artikel über den Herrn Kellner und den Attentäter von Christchurch, wo halt auch dann Kontaktschuld und solchen Sachen wieder argumentiert wird. Und natürlich ist das auch wieder gleich dann Faschismus, wenn man von Kontaktschuld spricht. Ja, und hat er denn nicht auch den Dave Rubin und hier... Ja. Wie heißt der Kleine? Fällt mir Shapiro? Shapiro, genau. Alle, Tim Pool, wird alles in einen Topf geschmissen. Ja, Tim so Pool, Lawrence Southern, Yiannopoulos, Shapiro, alles dasselbe. Ja, weil die beiden habe ich mir jetzt natürlich rausgesucht, weil er ja im Endeffekt da schon wieder die nächsten zwei Juden hat, die ihm nicht gefallen und die er für Faschisten hält. Oder nicht? Natürlich schon. Ja, er verhöhnt das alles so, weil irgendwie, wie gesagt, wir sind alle nicht so Bescheid wie er und außerdem sind die doof und Faschisten. Ne? Ja. Das ist so der Tenor, der da rüberkommt. Bei mir. Ja. Ja, und dann rührt er ja auch wieder, ja, so formuliert Yiannopoulos in seinem Buch und bürgerlicher drückt es Thea Dorn in Deutsch nicht dumpf aus. Nochmal anders steht es im öffentlichen Letter, im Harper's Letter gegen die Cancel Culture und in seiner rechtsdeutschen Kopie, Appell für freie Debattenräume. Zahlreiche Bücher von rechts oder halbrechts machen dieselbe Verbiegung und ihre Leserinnen gleich mit. Das ist Thea Dorn. Die Frau hat sich nach Adorno benannt, ja. Oh Gott, aber ja. Sag was Falsches. Zack, Kopf ab, reflexiver Faschismus. Da gibt's direkt den Strick. Hm. Die alternative Rechte hat es von Beginn an verstanden, Gefühlswelten einer desillusionierten Linken oder Unzufriedenheit mit der Linken effektiv zu erschließen und sie in ihre Gefährdungsmythen zu verbauen. Wo linke AkteurInnen über Klassen- versus Genderfrage Haupt- und Nebenwiderspruch diskutieren und Intersektionalität vergessen oder sich über die Umsetzung feministischer Strukturkritik als institutionalisiertes Gender-Mainstreaming streiten, kann der Risikodiskurs der alternativen Rechten gut mit gefühlten Argumenten andocken. Triggerwarnungen, präferierte Pronomen und Political Correctness werden zur gefühlten Diktatur aufgeblasen. Ja, während ihr zur gefühlten Diktatur aufblast, dass nur Mann und Frau Kinder bekommen können, im Normalfall. Oder dass halt Männer als Männer gelesen werden und Frauen als Frauen ja, gelesen werden. Ja, wortwörtlich ist es doch alles. Die Grundthese dieses ganzen verfickten Buches ist, dass alles eine gefühlte Diktatur ist. Jede ja. Äußerung, jede Regung bei den Leuten, jede Reaktion. Wortwörtlich, weil das ist doch der Grund. Das ist doch deine verdammte Grundthese, du Vollidiot. Also tut mir furchtbar leid. Also das geht doch echt nicht mehr klar. Emanzipations- und Kritikprojekte, hier Feminismus, Civil Rights und Gay Rights Movement, seien also erfolgreich abgeschlossen, nun in einen privilegierten Individualismus von Eliten umgeschlagen, behinderten sie den freien Austausch politischer Ideen durch private Befindlichkeiten und deren Überhöhung zur Meinungsdiktatur. Jupp. Genau so ist es. Genau so ist es. Ich bin reflexiver Demokrat und reflexiv-liberal. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. Tut mir gar nicht leid. Jetzt muss ich mal gerade ein bisschen scrollen hier, bis ich irgendwie mal endlich zu Gamergate komme. Ich habe mir leider keine Bookmarks gemacht. Zum Beispiel ist die lange männlich gedachte und ambivalente Figur des Online-Nerds allein vor dem Computer eine zentrale Figuration, dessen netzgeschulte Körper- und Welthaltungsperformance ist für die alternative Rechte prägender, als es die NPD oder der historische Faschismus sind. Statt also von Feminazis zu schreiben, wie Angela Nagel es tat, sollte man aufzeigen, wie und warum dieser Satz aus Sibylle Bergs Roman GRM stimmt. Das fucking Netz ist zur Leni Riefenstahl der Welt geworden. Der Nerd ist für die alternative Rechte prägender als es die NPD. Was ist mit dir los, Simon? Was ist mit dir los? Im Zentrum der Frage stehen die ProtagonistInnen des Netzzeitalters, die Nerds, die diese Faschisierungsanstalt Internet seit vielen Jahren bewohnt und mitgeformt haben. Faschisierungsanstalt Internet. Ich kann nicht anders als zu fragen, sind diese Nerds gerade mit uns im Raum, Simon? Sind die hier, bedrohen die dich? Aus dem verweichlichten, trollenden und messihaften Computer-Nerd wird der fitte und bewaffnete identitäre Nerd. Beschreibt er hier ein Meme. Der bescheuerte Bilder malt auch da, ne? Das ist wirklich auch. Und pseudo-intellektuelle Begriffe benutzt, ist echt. Ja, das. Richtig. Mann. Und dann arbeitet er sich daran ab, an der Sache hier, we just wanted to play video games. Das schreibt er Sargon als Zitat zu. Ich weiß nicht, vielleicht hat er einfach nicht so genau bei Gamergate nachgeguckt und nur abgeschrieben, was Gorka geschrieben hat. Und das Recht, allein gelassen zu werden, wie er es nennt, das ist eine ganz freche Forderung. Ja? In den Augen der Rechten sind tatsächlich wir die Nazis und Totalitären, denen man keinen Fußbreit Freiheit überlassen darf, denn wir lassen sie nicht in Ruhe. Wenn irgendjemand die freiheitlich-demokratische Ordnung an allen Stellen angreift, dann doch wohl jene, die dein Leben zu ihrem politischen Projekt machen wollen, wie Sargon sagt. Ja. Klingt ja. Korrekt, ja. Ja. Auch wenn ich den Sargon eigentlich nicht so schätze, aber grundsätzlich kann ich ihm dazu stimmen. Oh, dann kommen ganz viele Hitler-Memes. Die ja, Lose rein, ne, wegen Wissenschaft und so, ne? Die Losungen der alternativen Rechten greifen Formeln der Freiheitlichkeit, der Differenz und radikaler Toleranz auf, um ihren politischen Verkürzungen zu organisieren und die Gegner zu den wahren Freiheitsfeinden zu machen. Findet man in der heutigen Medienlandschaft Zitate von Rosa Luxemburg, Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden, und George Orwell, so ist die Wahrscheinlichkeit hoch, einen irgendwie rechtsfühlenden Kanal entdeckt zu haben, der sein Ressentiment als Free Speech in Ruhe gelassen sehen will. Ja, so steht's in der Scheune. Was aus dieser Verdrehungslogik folgt, ist eine Schub- und Schuldumkehr. Heute seien die Democrats, die Grünen, die Antifa, die Gender Studies, die Identitätspolitik, MeToo und Black Lives Matter die wahren UnterdrückerInnen, da sie Rassismus und Sexismus überhaupt als Sache der Allgemeinheit thematisierten. Deshalb antwortet man All Lives Matter, jedes Leben zählt, oder Not All Men, was natürlich völlig verschiedene Sachen sind. Denn man will nicht von diesen spezifischen Kritiken berührt sein. Ist man es ungewollt doch, wie Sargon noch verkehrt, ist die Rede vom antiweißen Rassismus, dem Sexismus gegen Männer oder die Schmähung des Gegners als The Real Fascists nicht weit. Emanzipationsbewegungen und Gewaltkritik werden zu Unterdrückungen umgemünzt. Feminismus sei kein Rechteunternehmen, sondern vor allem ein Zwangssystem zur Belagerung und Unterdrückung der Männer. Identitätspolitik sei ein Instrument zur Beschränkung der freiheitlichen und egalitär Denkenden. Zensur rechtsextremer Inhalte im Netz sei History Repeating. Die zeitweilige Sperrung des Films Vom Winde verweht durch HBO komme den Bücherverbrennungen der Nazis gleich. Niemand, und wirklich niemand, hat das behauptet. Wir haben davor gewarnt, dass, wo man Filme verbietet, man am Ende auch Menschen verbrennt. Das stimmt. Ja, aber ich habe das nicht gleichgesetzt, mein Kind. Und das haben viele Leute nicht getan. Naja, es ist auf jeden Fall so, dass es den Leuten, ja, dass man halt feststellt irgendwie, dass super schlaue Menschen der Meinung sind, dass man diverse Dinge nicht mehr ertragen kann, dass die alle ins Böse führen. Und hier gibt es ein super schlaues Buch darüber, dass man diese Dinge alle nicht ertragen kann, dass die alle ins Böse führen. Und dass man den Leuten das vorwirft, dass sie das bemerken, diese Strategie, und ja, das ablehnen. Und das geht natürlich nicht. Und deswegen muss man die Faschisten nennen und sich dann darüber beschweren, dass die Faschisten genannt werden, und sich darüber beschweren, dass man sie Faschisten nennt. Und das ist dann hat man dann einen Strick geknüpft, ja. Ja, die Nachweise für diese Bösartigkeit sind natürlich ganz schön dünn, ne? Also. Ich meine, Bücherverbrennungen sind ja auch wieder im Trend. Allerdings von der politischen Richtung her nicht unbedingt das Milieu, was hier beschrieben wird, aber gut. Die alternative Rechte bewohnt also die gefühlte Position des privaten Antitotalitarismus, die eine Unzahl von Projekten des Zusammenlebens als diktatorisches Infringement empfindet. Noch hinter dem Attest einer globalen Verfolgung des weißen Mannes, siehe Norbert Bolz, scheint der fundamentale Wunsch nach Einsamkeit auf, denn man meint ja vor allem sich selbst. Hier finden große Überschneidungen mit der klassischen bürgerlichen Haltung zum Politischen. Mein Leben hier, die Politik bitte da drüben statt. Ja, wer kennt sie nicht, diese Nazis, die alle einsam sein wollen, ne? Diese Nationalisten und so, die alle einsam sein wollen, denken sich mal so, ah, wenn ich jetzt alleine einen Fackelmarsch machen könnte, das wäre das höchste der Gefühle. Ja, also ich wundere mich vorhin auch so ein bisschen über diese Perspektive. Der Rest der Welt scheint in Ordnung zu sein oder so. Wie so ein paar rechte Nazis im Netz, die sorgen dann für Terroranschläge und Faschismen, Mikrofaschismen. Und der Rest der Welt ist aber gut, oder was? Das ist doch auch Quatsch eigentlich. Das gibt doch auch Themen aus der realen Welt, um die es geht, dann da mit den Kindern und so. Ist ja nun nicht so, dass es das nicht im gesellschaftlichen Diskurs auch einfach geben würde, dass jeder sich zu äußert und nicht nur eben Rechte und Linke, Gott. Oder Extreme sozusagen. Aus feministischer Sicht oder in den Perspektiven der postkolonialen Kritik gibt es kein nicht-politisches Wissen, keinen Platz der Einsamkeit jenseits politischer Verfasstheit durch Machtstrukturen. Dieses Denken von fundamentalen Abhängigkeiten oder Relationen ist für viele ungewohnt. Ja, weil es Dünnsinn ist. Es interessiert mich einfach nicht, was ihr dazu zu sagen habt, weil ich weiß, von euch kommt nur Zersetzung, Säure. Im Gegensatz zum bürgerlichen Lager, das auf die tröpfchenweise Akzeptanz von Emanzipationsbelangen setzt, hat die alternative Rechte die feministische Herausforderung, das Private ist politisch rückhaltlos angenommen. Für sie sind die Kleinstscharmützel und mikrologischen Reibungspunkte essentiell, an denen sich die eigene Ruhestörung darstellen lässt, ausgelöst von totalitären InvasorInnen. Sei es die Entfernung des N-Worts in Pippi Langstrumpf. Meine Kindheit! Die Einbindung von Figuren of Color in Mittelalter-Simulationen oder TV-Serien. Meine Unterhaltung. Die drohende Präsenz von Transfrauen auf der Toilette. Meine Privatsphäre / Biologie. Die vermeintliche Überpräsenz migrationsfreundlicher und oder rassismuskritischer Berichterstattung. Meine Presseneutralität. Und so weiter. Die alternative Rechte führt einen Kampf gegen die Ausweitung des Politischen, indem sie das Politische selbst ausweitet, radikalisiert und die Möglichkeiten in diesem Feld verknappt. Insbesondere InfluencerInnen in den sozialen Medien bekommen hier ihre zentrale metapolitische Rolle. Sie können den Kern der authentischen Privatperson, die in die Politisierung gezwungen wurde, als Performance am besten aufrechterhalten. Ich fasse zusammen. Du klingst wie Greta Thunberg. Bla, bla, bla, bla. Oh dass diese Antisozialität nun primär auf den sozialen Medien zur Entfaltung kommt, ist kein Paradox, sondern die fundamentale Krux des Rechtsrucks und des digitalen Raums. Hier liegt die Beta-Seele der alternativen Rechten, die in der verlorenen Einsamkeit lange ihren gefühlten Antitotalitarismus beibehalten kann. Ich wollte nur Videospiele spielen. Ich wollte nur in Ruhe Marvel-Filme schauen, nur eine Frau mit einem coolen Spruch ansprechen, nur einen Judenwitz machen, nur in meinem Forum kommunizieren und so weiter. Aber sie lassen mich nicht in Ruhe. Neuralgische Punkte rechter Metapolitik sind nicht allein Register der Fremdenfeindlichkeit, sondern scheinbar alltägliche Fragen. Wo kann ich lachen? Was darf ich sagen? Was kann ich kaufen? Warum muss ich Mundschutz tragen oder nur diesem einen Virologen zuhören? Warum sind Queers, Pock, Menschen mit Behinderung plötzlich in meiner Lieblingsserie? Warum sind in diesem Videospiel schwarze Figuren? Warum gibt es eine EU-Richtlinie für Uploads? Und warum muss sich das Vereinigte Königreich, also ich, danach richten? Das war jetzt auf Sargon gemünzt. Naja, ganz normale politische Themen und alles, aber wenn man da eine Meinung hat zu, dann ist man Nazi. Ja. Dann bist du ein reflexiver Faschist, Mama. Und es tut mir leid, dass ich dir das wiederholt sagen muss. Effektivmäßig antrainiert, die Sachen. Ja, stimmt, sicher. Klar. Ja, du könntest doch einfach ihm Macht geben und ihm und seinen Freunden ein bisschen Geld geben und die institutionalisieren. Und schon wärst du kein Faschist mehr. Das wäre doch total Win-Win eigentlich für alle Beteiligten, oder nicht? Hat er denn diese Faschisten mal überhaupt mal definiert dafür für den Leser? Ja, die Leute, die nicht seiner Meinung sind. Ne? Ja, genau. Mon. Ja, und dann sind wir endlich da angekommen, wo ich hin wollte. Ja. Ganz schlimm, wenn man YouTube aufruft, kommen antifeministische Videos. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber er hat sich hier ganz schrecklich drüber aufgeregt. Ich glaube, ich kaum. Sie haben so ein Bild heute nach hinten sortiert. RT Deutsch ist heute gelöscht worden, soweit ich das weiß. Aber er schreibt ja auch, dass viele halt schon verdrängt worden sind und dann auf irgendwelche rechtsdominierten Plattformen umgezogen sind und so weiter. Und so ja, fort. Klar. Weil das ja auch völlig egal ist. Ne? Angelpunkt dieser Online-Geschichte ist das sogenannte Gamergate-Ereignis, das verschiedentlich bereits als Zündungsmoment der digitalen Rechten besprochen wurde und auch im deutschen Kontext Folgen hatte. Ich beschränke mich auf eine selektive Lektüre dieses ersten Kulturkampfes im Internet. Wie einfach, eine selektive Lektüre, was so viel bedeutet, ich lese nur Leute, die meiner Meinung sind oder die meine Theorien irgendwie befeuern. Ja, früher war YouTube ganz schlimm, nur Männer und die haben da gezockt und so. Und dann kam Anita Sarkeesian und bam, Gamergate. Hass. Im Jahr 2013 stellte die Kommunikationswissenschaftlerin eine damals 30-jährige armenische Kanadierin mehrere analytische Videobeiträge zur sexistischen Repräsentation in Computerspielen auf YouTube bereit. Binnen weniger Tage begannen Teile der Gamer-Community, sich gegen diese sogenannte Politisierung ihrer Passion zu wehren. Die Gamer verstanden die Analyse dahingehend, dass Sarkeesian sie als patriarchale Unterdrücker kritisiere. Sie fühlten sich persönlich angegriffen und attackierten daher Sarkeesian selbst, sowie andere prominente Frauen, Queers und People of Color in der Online-Szene, Doxing-Attacken, Vergewaltigungsdrohungen, versuchte Bombenattentate und etliche andere Formen von Harassment folgten. Was für ein Ding. Das ist für ihn Gamergate. Naja, ich sag, Anita veröffentlicht 2013 ein Video und dann ging's los. Da ging Gamergate los für ihn. Ich meine, allein das disqualifiziert das Buch einfach schon. Also zumindest ja, diese Kapitel. Weil es ist einfach gelogen. Ja, zahlreiche Opfer dieser Kampagne verließen daraufhin YouTube und die Subkultur bzw. Industrie Computerspiel. Citation needed. Hier ist mal keine. Ja, das sehr ist die Gamergate-Verschwörungstheorie. Zur genauen Chronik der Ereignisse vergleichen Sie die ausführliche Timeline auf Gamergate auf Rational Wiki. Ja, genau. Ist klar. Ja, hat er keine Lust mehr. Um die Shoah zu verstehen, ich mach den Witz nicht. Alter, das ist so. Du kannst doch nicht, um Darwin zu verstehen, bitte fragen Sie Ihren Radikalkatholiken. Das geht nicht. Die vorher vielfältige Nerdkultur versteifte sich auf eine Gamer-Identität, die nun als exklusiv cis-männlich, weiß, heterosexuell und adoleszent gedacht werden sollte. Fuck, ich war damals schon ein alter Sack. Ich war nicht adoleszent. Ja, cis-männlich, weiß, das widerspricht allen Belegen. Das ist lächerlich. Ja, vor allem, die tun ja gerade so, als ob die Leute gekommen wären und gesagt hätten, so, ja, ab jetzt wird es gefälligst so verstanden. Und das umgekehrte Ding ist der Fall, nämlich es gab die Korruptionsvorwürfe und dann hieß es von wegen so, ja, das sind ja nur Leute, die das so verstehen. Und das ist hier das eigentliche Problem, irgendwas mit Rasse. Und das haben dann diese ganzen komischen Rassentheoretiker wie der Herr Strick hier sich alle schon aufgeschrieben in ihren Artikeln und so und diese Scheiße kriegen wir jetzt einfach seit Jahren immer wieder aufs Brot geschmiert. So als wäre das die Debatte gewesen. Aber das war nie die Debatte. Da ging es nicht. Das versuchte Bombenattentat war eine Bombendrohung von jemandem, der nach den Ermittlungen des FBI nicht wirklich so mit Gamergate zu tun hatte. Und eine Bombendrohung, die in keiner Weise mit irgendwas hinterlegt war. Und das FBI und die Polizei vor Ort hat auch gesagt, wir halten das nicht für glaubhaft. Hm? Aber die Bombendrohung gegen Gamergate, die dazu geführt hatten, dass ein Meetup in Washington, dass da die Kneipe geräumt werden musste. Nee, das war nicht in Washington, das war in Florida. In Washington State war das. Nee, in Florida. Nein. Es gab vorher schon in Washington ein Meetup mit Yiannopoulos in irgendeiner Bar, wo die dann raus mussten, weil es eine Bombendrohung gab. Ach ja, stimmt, gab. Mit Christina of Summers und so. Ne? Und später gab es eine Bombendrohung beim SPJ Airplay in Florida, in Miami. Ja. Aus ihrer Sicht griff ein universitär- und konzerngestützter Feminismus denunzierend in ihre friedliche Parallelwelt aus Militärshootern, Super Mario Land und Mittelalter-Simulationen ein. Eine Verteidigung des Territoriums schien notwendig. Der Verlust einer großen Vielfalt, zum Beispiel der Queer Gaming Community, wurde nicht nur in Kauf genommen, sondern aktiv und radikal verfolgt. Du lügst! Du lügst, Simon Strick! Ja. Du lügst! Du bist ein Lügner! Das ist einfach lächerlich! Da will ich mein Kackbeispiel für haben. Zeig mir einen, der wegen Homosexualität von Gamergate weggemobbt worden ist. Zeig ihn mir bitte. Es gibt diese Personen nicht. Im Gegenteil. Unglaublich. Aber er übernimmt halt einfach alles. Er schreibt hier zum Beispiel auch von sexistischen Unternehmenskulturen, zum Beispiel bei Spielepionier Atari, und zitiert dazu einen Artikel in The Verge über Nolan Bushnell, den Gründer von Atari, der ja einen Preis bekommen sollte. Dann haben die üblichen Verdächtigen gesagt, ja, aber der hat damals irgendwie auch Frauen angebaggert bei Atari und so. Und dann ist er da gecancelt worden, hat den Preis nicht gekriegt und hinterher kamen erst seine Mitarbeiterinnen von damals und haben gesagt, das ist überhaupt nichts passiert, wo wir gesagt hätten, das war nicht okay. Und er ist eigentlich rehabilitiert worden, aber ist ihm hier egal. Er schreibt einfach von sexistischer Unternehmenskultur und hat eine schöne The Verge-Quelle. Wie wir gesagt haben, es werden halt immer mehr von diesen Büchern erscheinen, die mit genau den gleichen, immer gleichen Quellen Geschichtsklitterung betreiben werden. Ja. Genauso wie ihr in Gamergate eigentlich vollständig ausspart, diese Sache mit den Gamers are Dead-Artikeln. Er zitiert hier und da. Er hat eine Artikelüberschrift bei Lee Alexander, eine Kapitelüberschrift bei Lee Alexander abgeschrieben. Aber er thematisiert an keiner Stelle diese Aggression der Presse gegen die Gamer. Null. Gar nicht. Gamergate prägte und popularisierte das Feindbild eines übergriffigen Machtapparats aus Presse, Politik und Wissenschaft, der eine harmlose Minderheit durch Sexismus und Rassismusvorwürfe isolieren und zum Schweigen bringen will. Das ist genau das, was ich mit meinem Kackbuch hier erreichen will, ja. Ja, genau. Ihre Titel stimmen mit der heutigen rechtsextremen Rhetorik überein. Lügenpresse, feministische Ideologisierung, Zensur, meinen aber nur Videospiele. Lies, Them Lies and the Video Game Press. The Feminist Ideological Conquest of Digra. The Modern Day Book Burning of GTA 5. Diese Gefühlslage von jungen Videospielern. Citation needed. Ja, ich meine Digra. Dass das nur junge Leute waren. Ich meine Digra, also Abel war ja bei der Digra und die haben da von früh bis spät nur über diesen Krempel geredet. Und das ist alles, und da gab es ja auch diese Plakate mit von wegen If you see something, say something über irgendwie Belästigung oder so. Und halt irgendwelche Leute, mit denen er sich unterhalten hat, die dann meinten so, ja, ich will nur in Ruhe hier irgendwie meine Forschungsergebnisse und so einfach publizieren und fertig so, ne, lass mich in Ruhe mit dem ganzen Scheiß. Und die haben das da übernommen, die haben ihre Kacke da nur noch, das ist das Einzige ist. Wir hatten eine Republika-Konferenz nach dem ganzen GEMA-Kram, wo das in allen möglichen Beiträgen da vorkam, inklusive in dieser Keynote von der Witzurek, die da Zoe Quinn zitiert hat und so ein Zeug. Und das auch da schon verknüpft hat mit hier irgendwelchen Sachen von der Julia Schramm Amadeo Antonio Stiftung, was da irgendwie Hate Speech ist und solche Sachen, vor der ganzen versammelten Journalistenmeute zum Mitschreiben. Also tut mir leid, das ist nicht eingebildet. Eine konsumistische Privatidentität. Gamer sein wurde zur politischen Kategorie umgestaltet, die sich in einem spezifischen Automatismus entschieden gegen Frauen, Feminismus, Identitätspolitik und fast alles, was nicht wie die Gamer Peer Group aufgestellt war, aufwarf. Gelogen. Gelogen. Diese politische Kategorie wurde gebildet von den Medien, die gesagt haben, A Guide to Ending Gamers, Gamers don't have to be your audience und so weiter und so fort. Diese politische Dimension haben die Medien dem Konflikt gegeben. Die haben gesagt, wir müssen diese Identität ausmerzen. Die haben das mit Politik aufgeladen. Und jetzt seid ihr selber schuld. Und das ist einfach so. Für viele junge SympathisantInnen war diese Notwehr gegen Feminismus, der in Gestalt einer jungen Woman of Color Sexismus in Computerspielen erklärte, der Schritt in eine politisierte Gegenwart. Ja. Weil sie sich verarscht gefühlt haben. Abgesehen davon, dass halt du immer noch von Gamergate redest, bevor es überhaupt angefangen hat. Aber ja. Was auch immer. Vor allem die rechtspopulistische Nachrichtenseite Breitbart nutzte Gamergate früh, um ihr Narrativ von einer unheiligen Allianz zwischen Großmedien und Progressiven weiterzuspinnen und für junge Menschen attraktiv zu machen. Nee. Die haben gesehen, dass diese unheilige Allianz den Leuten aufgefallen ist und haben gedacht, da müssen wir mal schauen. So rum ist der Hase gelaufen. Wir kennen die Umfrage alle von Brad Glasgow, also zumindest hier die Affen kennen die alle. Und wir wissen, dass wie viel 6% der Leute gesagt haben, sie lesen Breitbart öfter, wenn es nicht um Gamergate geht. Also wenn das ein toller Coup von Breitbart war, dann ist der nach hinten losgegangen. Und dann regt er sich darüber auf, dass Gamer auch, also er behauptet, Gamer hätten YouTube-Videos gemacht, in die Lächerlichkeiten feministischer oder rassismuskritischer Positionen, die Hegemonie der Linken oder die Verlogenheit der Medien demonstriert werden sollte. Hey, der guckt Weltraumaffen. Aber wir sind nicht alle Gamer. Du kategorisierst völlig unwissenschaftlich in der Gegend rum. Es ist leider traurig. Diese mikrologische und folkloristische Geschichte des Internets ist eine, wenn nicht die zentrale Perspektivierung der Entstehungsgeschichte digitaler Faschismen. Faschismen. Explodierende digitale Faschismen. Ja, selektive Informationen und weitreichende Schlüsse. Das ist schon ein bisschen unverschämt. Gamergate stellt das erste Auftreten von White Male Nerds und der sozialen Medien als kulturell-politische Großmacht dar, die Realitäten verändern kann. Und dann kommt das berühmte Zitat von Steve Bannon, das er 2017 gegeben hat, 3 Jahre nach Gamergate. Da kann man alles erzählen, wenn man das möchte. Ja, das berühmte Zitat, wo er hat behauptet, er hätte die Leute da irgendwie alle rekrutiert für seine Sache. Wozu ich immer wieder anmerke, dieser Mann ist Politstratege, der verdient sein Geld damit, dass irgendwelche Leute meinen, dass er irgendwelche Leute dazu animieren kann, irgendwelche Dinge zu tun. Und das ist auch der Grund, warum er das behauptet. Und warum ihr ihm das abkauft, ist mir jetzt schleierhaft, aber natürlich, weil es euch in euer Bild reinpasst, was ihr gerne erzeugen wollt. Und deswegen ist das halt so. Aber es stimmt nicht. Auf der politischen Ebene ist das sehr negativ für den, weil er halt bei irgendwelchen Regierungsjobs da rausgecancelt wird. Aber tatsächlich ist es genauso, wie ihr sagt, rein beruflich gesehen, dieses ganze Mysterium, was um den aufgebaut ist, dass der so erfolgreich ist, ja, das bringt dem natürlich sehr viel Geld ein. Ja, das ist ein guter Ruf, ne? Dass Leute halt sind, die ihn als Berater engagieren, ne? Tja, so gesehen profitiert der Bannon von diesen ganzen Sachen ja auch, ne? Paradoxerweise. Ein antifeministischer Internet-Shitstorm von 2013, 2014, kannst du nicht recherchieren, der sich wesentlich an Super Mario Feminismus und einer Woman of Color aufhing, Unsinn, gelogen einfach, hat die Realpolitik wahlentscheidend geprägt. Trumps Regierung hat völlig reale Verwüstungen und Tode im Jahr 2020 angerichtet. Eines der Opfer von Gamergate, die Programmiererin Brianna Wu, bekannt für ihre absolute geistige Gegenwart und die redet nie Scheiße. Und I'd like you to imagine an alternative timeline where we took Gamergate seriously. We'd have stopped the massive disinformation juggernaut on Facebook before it wrecked American politics. Women in tech were begging Facebook to act on this, as we realized these tools destroying our reputations would be wielded against others. The online radicalization pipeline of YouTube would have been acted on before it recruited an entire generation of angry young men to extremism. You just need law enforcement. Facebook, Reddit and YouTube to take the harassment of women seriously. They did not. And now our entire political system is poisoned. Wegen Gamergate. Und der Frau hörst du zu, Simon. Ja. Das ist die gleiche Frau, die Angst hatte, dass Leute Steine vom Mond auf die Erde werfen. Ja, die gleiche Frau, die auf Steam mit dem eigenen Account gefragt hat, ob sie ein schlechter Mensch ist und dann gemerkt hat, dass sie ihren eigenen Account nicht gewechselt hat. Genau, die das gefragt hat natürlich, um dann das Outrage dann zu farmen. Und dann wieder zu sagen, guck mal, was ich für ein Opfer bin. Und dann hat sie auch irgendwann hatte sie ja auch, glaube ich, irgendwie nochmal wieder, weil die Leute sie schon lange nicht mehr geärgert haben, dann irgendwie rumgestochert und denen irgendwie Gespräche angeboten oder so, in der Hoffnung, dass irgendwer sie da mal wieder beleidigt, damit sie dann wieder rumrennen kann und sagen kann, hier, guck mal, was ich für ein Opfer bin. Und das ist ja auch legendär, dieser Opferwettstreit zwischen ihr und der Zoe Quinn. Wo die ja auch da mehrfach irgendwie und hinterher bei diesen Chat-Leaks hier, den Con-Leaks irgendwie rausgekommen ist, dass sie sich nicht leiden konnten, aufs Blut nicht. Und dass sie sich immer nur da irgendwie drüber ausgelassen haben, was die andere irgendwie gerade wieder probiert, sich da irgendwie zum Opfer zu machen. Ja, super Sache. Con-Leak-Kram, wo ja auch bei rausgekommen ist, dass irgendwelche Leute von diesem Crash-Override-Network von der Zoe Quinn da irgendwelche das benutzt haben, um irgendwelche Frauen zu belästigen. Ja. Eure Leute. Nicht Gamergate-Leute. Crash Bandicoot. Gamergate war ein Toxic Spill, eine Umweltkatastrophe, die über die Probleme, die Problematik von Fake News und Echokammern weit hinausgeht. Es war ein Übergriff einer radikalen Binnenlogik auf die übrige Welt. Ich hätte jetzt gern so ein Grillenzirpen gehabt. Faktisch waren diese Gamer nicht mal angesprochen, denn Sarkisian besprach einfach kulturelle Texte und Medien, wie es ein feministisch informierter Kultur- und Medienkommentar eben tut. Nein, Verleumdung. Verleumdung. Die hat Sachen wissentlich falsch dargestellt oder unwissentlich falsch dargestellt, auf jeden Fall falsch dargestellt. Also genauso ähnlich wie so schlaue Leute, die so Bücher schreiben wie deins. Also, ne? Irgendwelches Cherrypicking betrieben, irgendwelche Zusammenhänge hergestellt, die es nicht gibt. Zum Beispiel, dass man bei hier dem Dingensspiel hier Hitman, dass man da irgendwelche Frauen da irgendwie wegsperren soll oder umbringen soll, die man in Wahrheit gar nicht umbringen soll, wo es sogar Minuspunkte gibt und solche Dinge. Und dann irgendwie behauptet, dass sich die Leute dran aufgeilen. Und dazu angeregt werden, sich dran aufzugeilen von dem Spiel. Völlig hanebüchener Quatsch. Faktisch waren diese Gamer nicht mal angesprochen, denn Sarkisian besprach einfach die kulturellen Texte und Medien, wie seine feministisch informierter Kultur- und Medienkommentar eben tut. Es half nichts, die Gamergetter wollten angesprochen und angegriffen sein. Sie sehnten sich danach und sie erfanden dazu eine Gegenwelt, in der ihre Bedrohung real und spürbar war und einzelne YouTuberInnen für einen gigantischen Komplex der Unterdrückung stehen. Ja, nee. Das ist halt dumm, wenn man von Anfang an falsch ansetzt und sagt, 2013 hat das mit Anita angefangen, dann kann man natürlich auch nicht zu vernünftigen Schlussfolgerungen kommen. Diese Geschichte mit der Unterdrückung. Es war doch sehr wohl ein Vorwurf an die ganzen Leute. Ich erinnere nur an so Sprüche wie, ja, je weniger man denkt, dass man beeinflusst ist, desto mehr ist man beeinflusst. Und solche super schlauen. Ja, das ist laut dem Genderwissenschaftler ganz normale Genderwissenschaft, ne? Mhm. Und das brauchen wir ganz unbedingt. Das ist überhaupt nicht hanebüchner Blödsinn. Und dann zitiert er halt mal, die Gamergate-Kritikerin Lee Alexander, alte Schnapsdrossel, hat diese Krieger einmal treffender bezeichnet. Obtuse Shitslingers, Wailing Hyperconsumers, Childish Internet Arguers. Das ist die einzige Erwähnung der Gamers Are Dead-Artikel, ohne dass sie erwähnt werden. Ja, werden aber noch gelobt, ne? Die waren richtig und wichtig, ne? Das sind nämlich die Sachen, die Gamergate ausgelöst haben. Das hier stimmt auf jeden Fall. Es gibt längerfristig keinen Weg aus faschistischen Bedrohungen als über gestärkte Frauenpositionen in der Gesellschaft und im Privaten. Klaus Theleweit. Ja. Das ist alles so. So. So auch bei Gamergate. Bevor Gamer zu Antifeministen und Ethnonationalisten wurden, Bist du noch irgendwie? Deswegen haben wir Oliver Campbell und hier, wie hieß der Church of Gamergate-Typ und all die Leute, die eben Ich würde schon deswegen nicht glauben, dass Männer irgendwie von Hause aus überlegen sind und super schlau sind und so, weil es ja auch Männer wie dich und Klaus Theleweit gibt, Herr Strick. Also, das ist ja perfekt belegt sozusagen. Also so eine Idee wird auch niemand kommen. Weil wir wissen das ja, dass es auch so Leute wie euch gibt. Bevor Gamer zu Antifeministen und Ethnonationalisten wurden, Paper the Frog zum Symbol der Rechten avancierte und der Great Meme War von 2016 begann, gab es eine mikrologische Initialzündung, der sogenannte Zoe-Post. Die 9500-Wörter-Tirade stellte Aaron Joni, Ex-Freund der Programmiererin Zoe Quinn, am 16. August 2014 in mehrere Internetforen der Spielszene. Darin beschuldigte er Quinn ausführlich, ihn wiederholt betrogen und emotional manipuliert zu haben. Ja, ist ein Vorläufer von MeToo, das hast du schon richtig erkannt. Sie sei weiterhin mit einem Journalisten sexuell aktiv geworden, um im Tauschhandel eine gute Bewertung für ihr Boah. Wenn du für 5 Minuten recherchieren würdest, wenn du den Zoe-Post gelesen hast. Du hast gesagt, du hast ihn gelesen, glaube ich, auf Twitter. Da steht nirgendwo was von Bewertungen. Das mit den Bewertungen hast du abgeschrieben. Du gibst mir auch die Quelle. Warte, warte, warte. Revenge of the Nerds, bla bla bla, irgendwas. Ja, das ist einfach falsch abgeschrieben. Das ist falsch. Hier liegt auch der apokryphe Grund, warum die alternative Rechte bis heute damit kokettiert, es ginge ihr um objektiven Videospieljournalismus. Wieder falsch interpretiert. Dieses lächerlich machen, dieses Ziel hat erst zur Memisierung des Ganzen geführt. Hättet ihr mit uns darüber diskutiert, was wirklich vorgefallen ist und nicht alles zensiert und nicht versucht, die Sache unter den Topf zu Deckel zu kriegen, dann wäre das alles nicht passiert. Dieses Ethics in Video Game Journalism habt ihr auch wie immer selber zu verantworten. Aaron Joni, als Kind aus Albanien in die USA geflohen, taugt nicht zum Paradebild des digitalen Faschisten und ich will das hier auch nicht argumentieren. Der Typ ist ein Lefty. Der Typ ist progressiv. Der Typ ist ein Teil von diesem ganzen Zirkus. Das hast du wieder nicht gemerkt, ne? Diesem Indie-Zirkus damals und so. Sein medialer Gerichtsprozess gegen die sexuelle Souveränität seiner Partnerin kann aber als Folie dienen, um über den Zusammenhang von Männlichkeit, Medien und Affekt zu sprechen, die für Teile der alternativen Rechten prägend ist. Jonis semi-privater Rachefeldzug im Netz, der sich zum globalen Kulturkrieg ausweitete, lässt die zentrale Gefühlsfrage anklingen, die Klaus Telewait in den Männerfantasien stellte. Wie der Mangel, die Unfähigkeit, sich außerhalb von Angst, Betrugs-, Misstrauens- und Herrschaftssituationen zu erfahren, in die einzelnen Personen installiert wird, das ist die Frage, mit der ich mich in der konkreten Situation der soldatischen Männer zu Beginn des 20. Jahrhunderts zuwenden will. Wir sind also praktisch die neuen soldatischen Männer des 20. Jahrhunderts. Okay. Was bringt den Ex-Freund, der seine Kränkung und die Schuld der Frau öffentlich nachgewiesen und bestätigt haben will, in die Nähe der soldatischen Männer Telebytes? Gar nichts, weil du nämlich wieder weglässt. Weil du einfach weglässt, dass es hier nicht darum ging, Rache zu nehmen, sondern dass er gesagt hat, ich warne die Leute davor, diese Frau weiter und auf immer größere Podeste zu stellen, weil sie war auf dem besten Weg in den Medien, als hier als powerful Indie-Darling. Irgendwie Karriere zu machen. Er hat gesagt, seid vorsichtig, diese Frau geht über Leichen, um Karriere zu machen. Und wenn das jemand über Dieter Wedel oder hier den Harvey Weinstein gesagt hat, dann war das brave and stunning. Wenn er das aber tut, ist es ein Racheversuch und dann ist das Ja, und Online-Terror. außerdem Und war er das hat das ja, Internet auf seine Ex-Freundin genetzt, außerdem war das gehetzt. ja auch nicht nur das, was er dann gesagt hat, sondern was die Leute dahinter noch dazu recherchiert haben. Das war ja auch alles sehr brisant. Und das steht ja auch bis heute. Die haben behaupten, das wäre alles nur Lüge gewesen oder so, aber Wir diese erinnern nur daran, Kampagnen. dass die Frau Quinn versucht hat, dem Herrn Gioni einen Maulkorb anzuhängen, juristisch, und dass sie diese Sache zurückziehen musste, weil es keinen Grund dafür gab. Und der Zoe-Post ist immer noch online. Zumindest als ich das letzte Mal geguckt habe. Ja, und gibt es auch noch im Archive in der ursprünglichen Version, ist kaum geändert seitdem, weil ja auch viele Leute mal behaupten, der wäre dann umgeschrieben worden oder so. Unsinn. Eine Antwort liegt in gendersensiblen Analysen der Effektstruktur, die ich Beta-Fields nenne. Ein affektiv digitaler Gefühlshaushalt, der von großen Teilen der alternativen Rechten geteilt wird. Diese scheint mit der soldatischen Männlichkeit des Nationalsozialismus verwandt zu sein. Sie tritt nun in digitalisierter Abwandlung auf. Bist du irre? Bist du irre? Ja, jetzt sind wir wieder im Territorium gelandet. In den vielen Netzkulturen anzutreffende Männlichkeit ist außerstande, sich außerhalb von Angst, Bedrohungs- und Misstrauenssituationen zu empfinden, äußern oder validieren zu können. Diese Situationen sind, und hier liegt der Unterschied zum Freikorps, in digitalen Plattformen leichter herzustellen, zu plausibilisieren und zu teilen. Beta-Fields sind weniger eine psychopathologische Ergründung rechter Gefühlswelten als deren Ausdeutung mit Blick auf Medium, Männlichkeit und Affekt. aus der Luft einfach gegriffen, von hinten aufgezäumtes Pferd. Hauptsache, man kommt da an, wo man ankommen will. Wie ist der Begriff nochmal? Beta-Fiel oder was? So viels wie viels Batman. Also ich verstehe das auch nicht mit den Betas. Glaubt er wirklich an diesen Beta-Alpha-Dingens-Unsinn? Glaubt er das wirklich? Ich hab es während des Lesens nicht herausfinden können, aber ich glaube, der glaubt diese Kategorien wirklich irgendwie. Männlichkeit ist eine prekäre Position geworden im Zeitalter sozialer Medien. Von zu Ersatzidentitäten mutierten Konsumkulturen, in Klammern Gamer und angeschlossenen Parallelöffentlichkeiten. Sag mal, Simon, warum ist denn Gamer nur zur Ersatzidentität mutierte Konsumkultur, aber Musikfreak nicht, aber Cineast nicht, aber Leseratte nicht, aber Motorsportfan, Fußballfan, was auch immer nicht? Warum sind die Gamer, also, weil die Nazi-Nerds da so aktiv waren? Erklär es mir. Ich werde es dir nicht glauben, aber erklär es mir. Gemäß den sozialdarwinistischen Hierarchien der US-Kultur und der Anlehnung an die Soziobiologie der Wölfe benannten sie sich selbst, die Nerds, als Betas in dezidierter Ablehnung patriarchal verfasster Alpha-Männlichkeiten. What? Die Gefühlslinie von selbstempfundenen Internet-Outcasts zur alternativen Rechten lässt sich über eine bereits erwähnte Ikonografie näher beschreiben. Auf dem weiter vorn abgebildeten Posters zur Unite the Right-Demonstration von 2017, Charlottesville, finden sich neben Südstaatenflaggen, stilisierten Adlern und Monumenten der konföderierten Armee eine marschierende Reihe von Comicfiguren, die sogenannten Peepers und Wojacks. Und die sind nämlich das mächtigste Tool gewesen. Damit haben die alles so verstehbar gemacht und so identifizierbar und that feel when, no GF und so, Incels. Tja, das sind die Massenvernichtungswaffen im Informationskrieg. Das ist wirklich, wirklich. Und dann hat noch jemand eine Parodie gemacht auf Mein Kampf, die heißt Mein Fühl und da ist Wojak drauf und Aaron Jones' Tirade gegen die Programmiererin Zoe Quinn sprach gezielt diese Gefühlsgemeinschaft an, um eine Bestätigung seiner emotionalen Kränkung, seiner Feels zu bekommen. Nein, er wollte die Leute warnen. Wenn ich irgendwie von einem Wolf verfolgt werde, dann gehe ich nicht rein in das Gasthaus, in das Verschneite und sage, könnt ihr meine Feels irgendwie, sondern sage ich, Vorsicht Leute, wenn ihr rausgeht, da ist ein Wolf. Das Bild einer scheiternden, weil emotionalen Beta statt rationalen Alpha-Männlichkeit führt eine Tradition fort, die alle Nachkriegsjugendkulturen hervorgebracht und zelebriert haben. Von den Beat-Poeten zu antisozialen Punks bis zum Creep von Radiohead zieht sich die Linie Versagen der Männlichkeit, die ihre gefühlte Marginalisierung in eigener Unangemessenheit und der Rigidität einer erfolgsorientierten Gesellschaft gegründet haben. Was denn jetzt? Gefühle zeigen oder nicht, Simon? Was denn jetzt? Oder darf ich nur die richtigen, nur die erlaubten Gefühle oder nur die, die du sehen willst? Warum aber öffnet sich die emotionalisierte Männlichkeit Wojaks zum Faschismus, wo sie doch als soziales Außenseitertum einer Fülle nicht normativer Kulturformen sich hätte anschließen können? Warum Faschismus statt queerer, antirassistischer oder antikapitalistischer Positionierung? Weil die uns auf den Sack gehen die ganze Zeit und vielleicht die Leute keine Lust haben, beschimpft zu werden und ständig zu sagen, ich meine, warum soll ich mich einer Organisation anschließen, die mir vor allem sagt, dass ich die Fresse halten soll, weil ich keine Ahnung habe, bla bla bla, der ganze Unsinn. Warum? Unsinn. Mann. Elliot Roger erschoss 2014 6 Personen, verletzte 14 weitere in einem Rachefeldzug gegen sexuell erfolgreiche Menschen, vor allem Frauen, bevor er sich selbst tötete. Ich weiß, du meinst das nicht so, aber ich finde, so ein Student mit 18, der vielleicht nicht das Leseverständnis von irgendwie jemandem hat, der das schon länger macht und so, was könnte der aus dem Satz lesen? Der kann einmal lesen, wie du das auch meinst wahrscheinlich, dass sein Hass gegen sexuelle erfolgreiche Menschen, vor allem Frauen, der Grund war. Der könnte aber auch, wie oft gerne genommen, lesen, dass der Großteil der toten Frauen waren, was nicht stimmt. Das ist so. Ja, und es gibt Idioten, die feiern den. Ja. Es gibt Idioten, die feiern Valerie Solanas. Viele davon sind Feministen. Sind das reflexive Einige davon sind an Faschisten? der Uni. Ja. Reflexiver Feminismus. Elliot Rodger strafte mit Waffengewalt, so wie Aaron Joni einen Internetmob strafen ließ. Geht's noch niedriger? Geht das Niveau noch niedriger? Du vergleichst? Ach Gott, ich kann. Ja, wird das Opfer zum Täter gemacht, ne? Muss man ganz klar so sagen. Ja. Eine endlose Reihe von aggressiven, schlagenden und strafenden Männerfiguren kann hier eingefügt werden, die alles sind, aber kein Backlash. Im digitalen Zeitalter finden diese paranoiden Welthaltungen, diese Junggesellenmaschinen, massive Öffentlichkeiten, Belohnungssysteme und Resonanzräume vor. Was helfen kann, ist ein feministischer und antirassistischer Strukturwandel der Öffentlichkeit und ihrer Gefühlswelten. Und ich denke, da lassen wir es. Nach 2,5 Stunden von dem Unsinn. Wir sind zwar nicht mal die Hälfte, ah doch, knapp die Hälfte, ne? Vom Buch haben wir, ich weiß es nicht. Das ist noch Ungefähr die besser. Hälfte. Meine Nee, Güte, es alleine wird deine nicht sanfte besser. Stimme macht das Ganze erträglich, ich sag's dir. Es wird nicht besser. Danach kommt ein Artikel dann, wo alles verrührt wird. Männer, Männerrechtler, MGTOW. Ist dasselbe wie Pickup Artists, ist dasselbe wie Genau. Faschismus, Wissen nur weil nicht, wie sie sich nennen sollen, ne? Das kennen wir ja. Return of the Kings, Rouge V. Oh ja, Rouge V ist mein allerliebster. Den finde ich so toll. Der ist so klasse. Das ist der allerbeste Mensch, der je gelebt hat, Rouge V. Finde ich Weißt, dass fast zu er, gut. dass er Nur Never inzwischen. Forget Nikki ist nur noch besser, glaube ich, als Rouge V. Ansonsten. Oh mein Gott, ey. Dann Stricky. spricht er über die Bossgebote von Kollegah und dass Oh ja, Pornografie und Kollege ist auch Masturbation gut. von der Rechten abgelehnt werden, NoFap und der ganze Unsinn. Alles eins. Ist das alles eins zusammen mit, also rechte Porno-Bewegung nennt er das an einer Stelle. Er spricht auch dann später nochmal von der Gamergate-Katastrophe, die man hätte verhindern können. Und so weiter und so fort. Voll ein Und das Maul stopfen, ja. alles natürlich mit einer ordentlichen Prise Antisemitismus und so weiter und so fort. Es wird alles gleichgesetzt. Tim Pool, Ben Shapiro, Alex Jones. Ist alles das Gleiche. Alles das Gleiche und umrühren. Vergleiche Amadeo Antonio Stiftung. Vergleiche Adorno. Vergleiche Sarah Ahmed. Vergleiche, Vergleiche, Vergleiche, aber halt nie wirklich so, wo dann mal kritisch damit umgegangen wird. Nichts, keine einzige kritische Quelle. Die ganzen Quellen, die nicht in seine Richtung gehen, sind dazu nur da, um Character Assassination von den Schreibenden zu begehen. Stefan Molyneux wird hier in einem Atemzug mit Jordan Peterson genannt und so weiter Oh und so ja, fort. genau, die sind auch praktisch dasselbe, ja. Oh Mann, ey. Ja, und jetzt hier im Chat Ein fragt noch tolles jemand, Kompendium. wer liest sowas, der Normale hat andere Probleme. Ja, das stimmt natürlich, aber wer liest sowas, zum Beispiel irgendwelche Policy-Leute, ne? Also Studenten. Studenten, ja, und halt eben auch, du kannst damit, dann rennt die halt los und sagen so, ja, hier MDB oder weiß ich nicht wer, MDL. Hier ist ein wissenschaftliches Buch. Und da steht was drin. Da steht drin, Da hier die gibt es ganz Rechten viele sind überall. Zitate zu anderen Leuten, die alle das Gleiche sagen. Die würden ja nicht alle das Gleiche sagen, wenn es nicht stimmen würde. Ja, Darum es ist kommt ja immer wieder Wissenschaft. das Gleiche hoch. Und Reine darum ist Wissenschaft. Gamergate ja auch so wichtig, weil die Ja. sagen können, wir haben jahrelange Forschung in dem Wir Bereich. hätten das alles vermeiden können. Also in Zukunft müssen wir es dann auch vermeiden. Also stopft den ganzen Leuten das Maul. Schnell, schnell. Ein Absatz noch. Ein Einstiegsthema solcher mehrstimmigen Monologe ist immer die Klage, dass man sich in seiner Meinung, Forschung, Überzeugung marginalisiert, unterdrückt und zensiert fühlt. Der Nein. Effekt der Gefährdung wegen Meinung ist der grundlegende Gefühlskitt, mit dem sich diese rechten Gesprächskreise zusammenschalten und für Zuschauer interessant machen. Es gibt hunderte solcher High-Quality-Formate allein auf YouTube. Aus dem ultrarechten lokalen Talkradio der 1980er Jahre ist eine global gesendete alternative Medienlandschaft geworden. Diese Alternative Media Sphere ist im Übrigen ohne Paywall oder Abonnements zu erreichen und damit kostengünstiger als viele arrivierte Leitmedien. Im Jahr 2020 ist die Marktlogik rechter Gefährdungsmonologe breitentauglicher denn je. Mediengrößen wie Die Welt haben sich die Taktik der unterdrückten alternativen Medienmeinung angeeignet. 150 einflussreiche Figuren von Noam Chomsky, Daniel Kehlmann bis J.K. Rowling beklagen im Harper's Letter ihre Meinungsunfreiheit hervorgerufen durch die sogenannte Cancel Culture. Mit solchen Adressen an den Mainstream und die Debattenkultur werden Gefühlswelten geschaffen, in denen Meinung eine Gefährdung, eine Risikoposition bedeuten soll und nicht zum Beispiel systemischer Rassismus, sexistische Benachteiligung oder Gewalt gegen Transgender. Rechte Metapolitik wird durch Werbemaßnahmen wie den Harper's Letter mehrheitsfähig. Dum, dum, da. Ja, mit anderen Worten, liebe Weltjournalisten, die uns zuhören, ihr seid die Nächsten. Ja, das wissen Rowling, die aber auch schon lange. Ist ja schon mittendran und das ist ja schon klar. Und also die sagen zwar Gamergate und hier so ohne Paywall Weltraumaffen oder so, aber ihr seid auch alle mit dran. Ihr seid auch Gamergate. Gamergate ist überall. Es ist in euch und um euch. Ja, das hat auch mal einer von diesen Typen gemeint. So, Gamergate is now everywhere and everything. Und hier ist Zitat. Es umgibt uns, es durchdringt uns. Mann. Ja, das war ich danke euch dafür, dass ihr das so lange ausgehalten habt da draußen. Ich habe es ja gerade gesagt, ich sage es nochmal, vielen Dank, Mars, du hast es sehr gut vorgelesen, das hat es erträglich gemacht. Ja, unverständlich. Mehr verhaspelt, als ich wollte, aber das ich bin heute kein Profi, einmal mit Profis. Ja, geht in den Wald, lasst den Strick zu Hause. Fördert was der Freiheitdienst, erschmettert was ihr schadet. Mhm. Das jetzt aber nicht... Keine Genderwissenschaftler zerschmettern, bitte. Jo. Sonst kriegen wir wieder Ärger, weil wir reflexiv, faschistisch irgendwelche Gedankenwelten gefühlt haben, die uns monologisierend durch die Alt-Right-Pipeline direkt ins Gehirn geschossen sind. Gott, was ist das anstrengend. 477 Seiten hat das Ding und ich habe es nur für euch gelesen da draußen. Irgendwann haben wir keine Gedanken mehr, nur noch linke Ideologie. Reflexiver Faschismus, Chris. Hier könnte ihr 1984 Zitat stehen. Alter, ja, Schwede. Wenn du denkt immer dran, wenn ihr Rosa Luxemburg Zitate hört, habt ihr es wahrscheinlich mit einem Neurechten zu tun. Man kann sich das gar nicht ausdenken, was für einen Unsinn der Mann hier geschrieben hat. Und dabei hat er tatsächlich das meiste einfach nur zitiert. Ja, ist auch so. Ja. Originell ist gar nichts davon. Nein, das habe ich ja vorhin, weiß nicht, ob ich es gesagt habe, zu Anfang, ich habe es vor der Sendung gesagt, dass wir heute nichts sagen werden, was Neues. Dass wir nichts sagen werden, was wir nicht schon tausendmal gesagt haben. Dass wir nichts hören werden, was wir nicht schon tausendmal gehört haben. Ja, aber wir sind halt eine alte Pommesbude, wo man das Fett schon lange nicht mehr ausgewechselt hat mit 2G-Regel und deswegen. Wir machen halt nur Kulturkampf. Müssen wir leider reflexiv. Ja. Oh, eine sehr gute Anmerkung von Adala aus dem Chat. Den Strick kann man mit in den Wald nehmen, aber dann bitte Seilspringen. Nur Seilspringen. Das klingt gut. Und zieht euch warm an, es wird kalt im Wald. Und wir sehen euch Sonntag. Kulturmarxismus.